4 Monate sind vergangen, die Mägen müssen wieder gefüllt werden und unser Detektiv Conan Wissen wird wieder auf die Probe gestellt. Und damit herzlich willkommen hier nun zur zweiten Ausgabe des Conan Cafés. Wir haben uns hier angesichts des Wetters gemütlich gemacht im Conan Café und ja, sind zusammen hier und wollen mal sehen, was uns heute so alles erwartet, welche Gänge uns erwarten, womit wir unsere Mägen füllen können und wer sich am besten schlägt bei der detektivischen Herausforderung. Ja, unseres Detektiv Conan Wissens. Und dazu haben wir wunderbare Gäste heute, Teilnehmer hier. Und ich kann als erstes mal den Sieger der letzten Ausgabe hier begrüßen. Herzlich willkommen, Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Toll, dass wir uns hier wieder alle zusammengefunden haben. Und als nächstes haben wir sogar auch einen weiblichen Teilnehmer mit dabei. Herzlich willkommen, Debbie. Hallo, grüßt euch alle. Ja, und sie ist tatsächlich nicht die einzige weibliche Teilnehmerin, denn hier ist auch Sari. Hi. Und das waren nicht die einzigen Herren. Natürlich sind auch wieder mit dabei Marcel. Ja, hallo. Ich bin schon gespannt, welche Fragen sich Clemens mal wieder ausgedacht hat für diese zweite Ausgabe hier des Conan Cafés. Das wirst du gleich sicher erfahren. Und herzlich willkommen, Kevin. Schönen guten Abend. Auch ich kann es kaum noch erwarten, deine heutigen Fragen zu hören und zu beantworten und zu gewinnen. Ja, das ist doch mal ein guter Vorsatz. Ja, und wie soll es auch anders sein? Hier ist auch Philipp. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch schon auf die Ausgabe heute und auf deine Fragen, die ich hoffentlich alle beantworten kann. Und ich muss ja auch meinen vierten Rang vom letzten Mal noch ein wenig verbessern. Von daher, heute habe ich die Gelegenheit dazu und dann werden wir mal sehen, wie es am Ende ausgehen wird. Ich bin schon gespannt. Ja, denn es gilt ja auch nicht nur, die Fragen beantworten zu können, sondern sie auch am schnellsten beantworten zu können. Und darin werdet ihr heute sicherlich gefordert sein. Denn jeder muss wach sein und aufmerksam bleiben. So, und damit wollen wir auch gleich beginnen. Wir sind hier im Conan Café und da haben wir unsere passenden Getränke mitgebracht. Wir machen einmal eine Runde, wer was bei sich hat, und fangen einfach mal wieder bei Olli an. Ja, angesichts des heutigen doch eher warmen Wetters habe ich mich heute dann mal wieder auf Wasser beschränkt. Sehr schön. Weil Wasser bei heißen Tagen sehr wichtig ist und deshalb hoffe ich, dass es ein erfrischendes Getränk sein wird und mir bei der Beantwortung der Fragen hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ist immer wichtig, in der Tat. Und was hat Debbie dabei? Also, ich habe jetzt hier stehen eine Apfelschorle. Cola hatten sie leider nicht. Sonst hätte ich jetzt mit ihr eine Cola gesessen. Also ist die Apfelschorle die zweite Wahl? Leider ja, aber Apfelschorle geht natürlich auch. Ja dann. Und Sari? Ich habe mein Lieblingsgetränk, ein Tee dabei. Obwohl es hier sehr kalt ist, habe ich Eistee, keinen heißen. Ach so, Eistee, okay. Ich wollte schon nachfragen, welche Sorte, ja? Sonst trinke ich schwarzen Tee. Ah, okay. Ja, und was hat Marcel dabei? Ja, normalerweise sitze ich hier ja immer mit meinem Kakao. Heute habe ich mich aber auch mal dem tropischen Wetter angepasst und mir einen Kokossaft gegönnt. Oh. Das muss sein. Ja, sehr schön, sehr exotisch. Exotisch, ja. Genau. Und ich hätte es fast vergessen, ihr sollt ja auch gleich raten beim Korncafé. Und damit ihr sofort erkannt werdet, wenn ihr euren Charakternamen ruft, müssen wir ja und die Zuhörer auch eure Charakternamen wissen. Und die nennen wir dann jetzt auch gleich mit euren Getränken. Und das kann Kevin als erstes tun. Gut, dann mache ich das. Ich nehme auch diesmal Ei, obwohl sie rausgefallen ist. Nicht nur, weil sie einer der besten Charaktere ist, auch weil man Ei. Und sofort hat man schon gesagt, bei Okia oder bei Shinichikudo würde ich schon eine Weile brauchen. Deswegen einfach nur Ei. Und als Getränk habe ich gar nichts mehr. Alles weg. Es war mal Apfelschorle. Jetzt habe ich aber Zitronenkuchen. Ja. Kann man nicht trinken, schmeckt aber auch gut. Durchaus, kann ich bestätigen. Und wie sieht's bei dir aus, Philipp? Ja, nachdem letztes Mal 1,5 Liter Wasser nicht gereicht haben, um hier was Gutes zu reisen, habe ich jetzt auf 3,5 Liter aufgestockt und hoffe, dass mich das durch den warmen Tag begleiten kann. oder retten wird in dieser Ausgabe. Und auch aus dem gleichen Grund wie Kevin. Und da ich heute mal alles auf eine Karte setzen werde, habe ich dieses Mal Akai als Charakter ausgewählt, den ich nennen werde. Hat statt Okia 5 Buchstaben, jetzt nur noch 4 Buchstaben. Also das ist eine Verkürzung, die sich lohnt. Es kommt ja auf die Silben an. Ja, nur 2 Silben, oder? 3 Silben doch, ja. Ja, oh, das ist ja noch Akai. Der Buchstabe ist wichtiger. Genau, okay. Ja, und welchen Charakter hast du, Olli, gewählt? Ja, ich habe mich heute mal für eine weibliche Begleitperson entschieden und deshalb habe ich heute mal Shiho Miyano mitgebracht. Oh, genau so sagst du es. Okay, dann würdest du wahrscheinlich Shiho rufen, denke ich mal. Ja, genau. Okay. Und Debbie? Ich habe überlegt. Ich habe auch zuerst an Ei gedacht, weil der schön kurz ist. Aber ich nehme jetzt für heute Kaito Kid. Also wenn ich das so machen dürfte, dann würde ich nur Kid rufen. Ja, klar. Ja. Alles klar, der Meisterdieb höchstpersönlich. Gut. Und Sari? Ich glaube, ich gehe auch mit einem weiblichen Charakter und obwohl ich gerne Kasuma nehmen würde, aber ich glaube, das ist zu lang, nehme ich, glaube ich, Aoko. Ich glaube, das ist doch ein bisschen schneller. Kein Kasuma heute, das ist ja... Ja, es ist ein bisschen zu lang. Wenn ich nur Kasuma rufen könnte, dann würde ich Kasuma nehmen. Ja, aber Aoko und Kasuma ist noch genauso gleich lang, oder? Aber Aoko kann ich schneller sagen. Aoko, Kasuma... Aber Aoko kann ich trotzdem schneller rufen als Kasuma. Ich kann auch nur Kasuma rufen. Darf ich nur Kasuma rufen, dann nehme ich Kasuma. Ja, ich kann doch nur A rufen. Ich mache nur A, wie wär's? Oder ist es nicht. Also ich wäre mit Kasuma einverstanden. Das ist ja ein großer Name. Ne? Aber ich, da kann das ja nicht entscheiden. Also, was hättest du gern? Kasuma oder Aoko? Nehme ich Kasuma. Die Kurzform bleibt dir überlassen. Ich nehme einfach Kasuma. Ich werde wahrscheinlich eh keine Frage beantworten können. Nein, keine Ahnung. Ja, also mir persönlich gefällt ja bei dem Charakter, den du gewählt hast, die Frisur ganz gut. Ach, hat sicherlich meines Erachtens einer der besten, also der weiblichen Charaktere. So, Marcel, du bist noch dran. Ach so, ja, passend zu meinem exotischen Getränk hätte jetzt eigentlich wieder Jaiba gepasst, der aus dem Dschungel kommt. Aber den hatte ich ja letztes Mal, von daher nehme ich jetzt... Tarzan. Nicht ganz. Aus dem Dschungel. Genauso wie Kokosnuss anfängt, nämlich Kokoro. Oh. Ah. Ah, Kogi. Da gibt's eine Abkürzung, Goro, aber... Ja, das wäre denn die Katze. Kogi. Die schläft hier neben mir. Mein Hauskatze. Okay. So wie ich das sehe, haben wir dann 3 Charaktere, die mit K anfangen oder mit K ausgerufen werden zu Beginn. Und zweimal A und einmal S. So, ich wiederhole. Olli hat Shiho. Debbie hat Kid. Sari hat Kasuha oder Kazu, Marcel hat Kogoro, Kevin hat Ai und Philipp hat Akai. Ich könnte bei Akai auch einfach Rai rufen, das wäre noch kürzer. Das stimmt. Ich hab gedacht. Sei, oder direkt Roggen. Sei, genau. Ja. Ja, und damit hätten wir erstmal den ersten Schritt getan. Ihr seid soweit. Und damit geht es dann auch erstmal zur ersten Fragerunde. Die Vorspeise, auch als Vorspeise bekannt. Und im Konnen Café servieren haben sich wieder freundlicherweise bereit erklärt. Toho Amuro und Azusa Inomoto uns da zu begleiten mit dem Servieren. Und für die Vorspeise hat sich Satan, Achtung nicht wundern, entschieden uns etwas zu liefern. Und zwar Onigiri mit Lachs und Hähnchen. Das wird unsere Vorspeise. Und hört sich doch ganz gut an. Ja. Ich weiß gar nicht, ob jemand damit was anfangen kann, aber das sind ja diese Reisbällchen, ne? Ja, genau. Und Satan ist eben ein Charakter, der, in dem Zusammenhang mal in einem Fall aufgetreten ist. Aber egal. So. Geht's heute wieder um Mörder? Oder wie sieht das aus, wenn der Satan schon auftaucht? Ja, ich bin gespannt. Ja, also... Für die letzte Frage, für das Schätzen in der dritten Fragerunde, werde ich schon sagen, worum es dann geht. Aber es hat nichts mit Mörder zu tun. Ja, da bin ich gespannt. Ja, also, die erste Fragerunde, wir haben die Vorspeise nun hier. Und da geht es nämlich jetzt ums Fälleraten. Ja, das war ja bei einigen etwas mehr und bei einigen etwas weniger beliebt, wenn ich mich so erinnere. Und richtig. Ja, und diese Beispiele kann ich schon mal vorab sagen. Sind nicht unbedingt einfach und nicht unbedingt Fälle, die auch wirklich fast jeder Detective Conan-Fan kennt, sondern eher solche, die eher selten jemand kennt, würde ich mal fast sagen. Toll. Aber alle noch aus dem Manga, oder wie sieht das aus? So, der Manga-Stand im gesamten Conan-Café ist Fall 230, also damit der letzte Fall oder der Fall, der in Band 75 noch veröffentlicht wurde, also deutscher Manga-Stand. Cool. Und von den Anime-Filler-Episoden und Filmen ist diesmal wieder nichts dabei, oder? Der Anime fällt völlig aus, richtig. Ja, außer die Episoden, die eben umgesetzt wurden vom Manga, dann Genau. Okay, gut. So, alles klar. Ja, wie funktioniert das Fälle-Raten? Ich werde euch jeweils pro Fall 5 Begriffe nennen, und zwar hintereinander. Und derjenige, der den Fall schon beim ersten Wort zum Beispiel erkennt oder bei den darauf folgenden, kann sofort reinrufen. Also sobald ich das erste Wort vorgelesen habe, kann es losgehen. Dann könnt ihr reinrufen und dann seid ihr dran und müsst sagen, was ist das für ein Fall, bla bla bla und so weiter. Also erklären, und wenn ich sage, ja, der hat es erkannt, das könnte hinkommen, dann kriegt er den Punkt. Um genau zu sein, kriegt er 3 Punkte in der ersten Fragerunde, und derjenige, der falsch liegt, kriegt einen abgezogen in der ersten Runde, ja. Das heißt aber nicht, dass ihr alle schweigen müsst, sondern ihr könnt hier auch auf Risiko gehen. Kann man also unter Null fallen? Bitte? Erste Runde kann doch nichts passieren. Wir haben doch alle nur Null. Immer drauf. Das ist die Frage. Kann man unter Null fallen? Nee, ne? Doch, noch, oder? Doch, es ist rein theoretisch möglich, ja. Also man kann auch Minuspunkte machen. Ja. Genau, wenn man immer falsch liegt. Oh, 10 Punkte. Ja, das könnte man in der ersten Runde ja immer sich melden. Ja, und wenn jemand falsch liegt, hat natürlich der Nächste, der sofort reinruft oder der sich erkennbar meldet, ne, der hat mit dem Charakternamen, der hat dann die Möglichkeit, ja, den richtigen Fall zu nennen. Wenn sich keiner meldet irgendwie, dann gibt es einen bestimmten Zeitrahmen, in dem ich noch nichts tue. Aber dann lasse ich es auch dabei sein. Und dann kriege ich keiner einen Punkt. Weil sonst besteht ja die Gefahr, dass man noch schnell nachsehen kann. So. Und damit, denn in der ersten Runde gibt es keine Reservefragen. Entweder ihr wisst es oder ihr wisst es nicht. Ich bin da ein wenig optimistisch, aber auch ein wenig nicht. Ich bin gespannt, was passiert. Genau, und dieses Mal gibt es ja 6 Runden in der ersten Runde, nicht wahr? Oder? Genau, das ist eine Neuerung. Wir haben nun in der ersten Runde 6 Beispiele, in der zweiten ebenso. Dafür ist die dritte Runde, das Schätzen, nur auf 3 Beispiele beschränkt. Alles klar, seid ihr bereit? Denn hier fange ich schon an. Beispiel 1. Diskette. Tonband. Bauer. Modell. Oh, wie heißt der? War ich der Erste? Also, ja, ich würde sagen, du hast dich erkennbar zuerst mit, gemeldet. auch wenn man sagen muss, dass, glaube ich, Shiho, also der korrekte Charaktername, sogar früher als Ai kam, wenn ich mich recht entsinne. Ich gebe an der Stelle, ausnahmsweise, ich bitte um Entschuldigung, Olli, Kevin, den Vortritt. Also, es war dieser eine Fall, wo Ai mit Conan und Professor Akasa die Diskette abholen wollen. Und da hat der Mörder einen Trick benutzt. Er hat das Gerät, also die Kassette vom Anrufverantworter verwendet, ein Notizbuch genommen, den Schlüssel darunter und 3 Steine eines Schachfelds verwendet, also 3 Schachfiguren, um dies zu stützen und den Schlüssel darunter verstecken zu können. Nämlich 3 Bauern waren das, oder ein Bauer mindestens. Ja, genau. Deswegen kam ja auch 3 Bauern waren es, ja. Weil die so schön rund sind vorne und dann auch umkippen können. Du kriegst meinen Punkt jetzt nochmal nicht, also, ne? Also. Nee, ich wollte es nur ein bisschen ausführen. Ja, also ich muss schon sagen, Kevin hier hat sehr schon viel ausführlich hier schon erzählt von dem Fall, den er dahinter vermutet. Und ich lese mal die restlichen Begriffe vor. Dazu, also nach Model kommt Professor und schließlich Schachmatt. So heißt, glaube ich, auch ein Kapitel dieses Falls, und das ist vollkommen richtig. Gratulation, Kevin. Ja, ich wollte euch vielleicht zuerst ein wenig in die Irre führen, denn ich hätte zuerst Diskette und Anrufbeantworter gemacht. Ja, genau, ich hätte nämlich auch den Anrufbeantworter genommen, aber dann habe ich das doch noch den Tonband genommen. Ich dachte mir schon, dass du mich in die Irre leiten wolltest mit meiner Risikovariante hier und dann, aber immerhin kein Minuspunkt, das ist schon mal was. Okay, Nebenbei, bin ich zu laut oder bin ich normal verständlich? Man hört dich wundervoll. Alles gut. Genau richtig. Nein, okay. Alles okay. Gut, weil ich sehe nur ein bisschen in Outer City schlagen die, ja. Wellen. Wie nennt sich das? Ja, die Wellen, genau. Aus. So, okay. Ja, das ist nämlich Fall 52 aus Band 18-19. Hast du wunderbar erklärt, ziemlich gut erkannt. Gratulation. Damit bekommst du in der Runde 1, also in der beim Beispiel 1-1, 3 Punkte. Ja! Werden dir gut geschrieben. Hast du Glück gehabt, dass er dich zuerst genommen hat. Ja. Olli hätte es auch gewusst, ne? Ja, klar, er hätte es auch gewusst. Ja, möchte wer hätte ich es denn auch korrekt gebossert. Ja, ich kann Olli einen Punkt schenken, wenn er will. Und die anderen Teilnehmer, wie sieht es bei denen aus? Hätten die es auch gewusst? Total. Ich hatte es auch gerade gedacht, als Kevin da schon sein in den Raum geworfen hat. Da fühlt mir auch wie Schuppen von den Augen. Da fiel mir der Kronleuchter runter von ja. Disco. Oh ja, auch bekannt aus den letzten Ausgaben. Ja, genau. Ja. Ich habe das irgendwie gar nicht realisiert, welche Folge du meintest. Ich habe es überlegt, Turmband. Ja, da war mal was und da hat Kevin schon gerufen. Das ja. Mal schauen. Ja, ihr müsst aufpassen hier. Die Herren sind manchmal hier, manchmal aber auch übereilig, ne? Okay. Übereilig. Ich mach das schon. Ja. Alles klar. Damit haben wir auch das Beispiel 1.1 durch. Und ja, wir kommen mal zum zweiten. Die Worte lauten: Haushälterin, Swimmingpool, Base. Kit. Ja, bitte? Debbie? Also, ich weiß jetzt leider nicht, welcher Manga-Band das ist. Ich kann aber den Fall beschreiben. Ja, dann genau, das kannst du machen. Es geht darum, um den Hausherrn, der hat dem, warte mal. Der hat den Kogoro Mori zu sich bestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob jemand ihm nach dem Leben getrachtet hat oder sonstiges. Ah, nee, gar nicht. Es ging um den Sohn des Hausherren. Der wurde nämlich umgebracht. Und er sollte den Fall aufklären. Ja. Der wurde nämlich im Swimmingpool gefunden. Mhm. Und am Ende kommt alles heraus, das war die Haushälterin gewesen. Die hat ihn da reingeschmissen, hat ihn da quasi ertrinken lassen. Er konnte ja mit der Nase noch so gerade Luft atmen von oben, wenn er sich gestreckt hat, aber konnte er natürlich nicht 2 Stunden aushalten. Ja. Ja. Muss ich noch mehr klären, das, oder? Was, Moment, Philipp. Was hat denn ein Handschuh damit zu tun oder eine Vase? Das wären die nächsten Worte zum Beispiel. Die Vase war gewesen bei dem zweiten Mord. Der Vater wurde auch noch umgebracht. Okay. Der Vater musste die Vase festhalten. Da war ein sehr teures Stück gewesen. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Alte das gemacht hatte, die... Wo bist du denn gerade? Ich bekomme irgendwie überhaupt gar nicht mit. Es gibt einen entscheidenden Charakternamen, den man in dem Fall sofort... Oder nicht? Ist der richtig mit dabei? Ja. Genau. Und ich finde, Debbie hat den Fall auf jeden Fall erkannt. Und ich werde Band 56 oder so? Ja, genau. Genau, Band 57 war das, Fall 171. Ja, stimmt. Genau. 57, Da war doch auch das Kind dabei, das Kears Sturz beobachtet hat, oder? War das der Fall? Ich bin mir nicht sicher, aber in der Nähe wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist der Fall, als Esuke Hondo nach seiner Mutter, nach der Vergangenheit seiner Mutter sucht, da sie ja damals Haushälterin in diesem Anwesen war. Das nicht der Fall? Genau. Welchen meint ihr jetzt? Das ist der Fall mit der Haushälterin. Wo er diesen Pass da bekommen hat. Da ging es doch auch um den Swimmingpool. Als Conan die Narbe irgendwie auf sieht. Ja, genau. Das ist der Fall. Über den wir jetzt sprechen hier. Genau. Ja, genau. Gut. Damit gibt's 3 Punkte für Debbie. Gratulation. Super. Sehr gut. Ja, und ich denke, wir machen mal gleich weiter. Oder was wolltest du noch sagen, Marcel? Ich wollte nur den Band nennen vorhin. Ah ja, stimmt. Genau, okay. Gut. Ja, es gibt's noch gute 4 Beispiele. Viel Erfolg. Zeitschriften. Kochen. Autounfall. Stalker. Klingel. Rai, Akai. Ich meine, Akai war zuerst, oder habe ich da irgendwas Falsches im Hintergrund gehört? Hat sie noch jemand gemeldet? Also ich hab nichts gesagt. Alles klar, eindeutig ich Akai. Ich habe zwar den einen Begriff nicht verstanden, weil ich auch nicht. Hintergrundgeräusche zu laut waren. Welcher war das? Den Twitch-Namen. Irgendwas mit ST am Anfang, kann das sein? Stalker. Ach so. Stalker, genau. Das passt auch dazu, was ich sagen wollte. Sehr gut. Das war nämlich der Debütfall von Kier, wo ein Junge Klingelstreiche beging und Kier da eben früh geweckt hat. Und dann hat er sich hinter dem Zeitungsstapel vor dem Haus oder dem Müllstapel vor dem Haus versteckt, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, das ist der Fall. Ja. Eindeutig. Ja. Keine Frage, eindeutig, das ist der Fall. 143 aus Band 48, Kiers Debüt, das sagt schon alles. Völlig richtig. Ja, jeder kennt ihn, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ja. 48. Okay. Wollte noch zuerst, ich hab zuerst gedacht, das ist der, aber da habe ich gedacht, nee, ist der doch nicht. Ich war schon beim ersten Begriff da, aber ich sollte vielleicht doch alles mal auf eine Karte setzen jetzt. Und was hat Kochen und Autounfall damit zu tun? Da war ich skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also Kochen war Yoko Okinos Kochshow zu Beginn. Och, hey, ja komm. Und der Autounfall war eben, als die Mutter des kleinen Jungen verunglückt ist. Okay. Mit dem Fußball, nicht? Der hat doch da den Fußball geschossen oder der kullert auf die Straße und der ist dem doch hinterher, nicht? Jetzt verwechselst du wieder einen anderen Ach Fall. Ja, das war Schmied. Das war genau. Der Fall, den ich gerade eben meinte mit Kier, wo da Kier gestürzt ist. Es gibt interessanterweise genau zwei dieser kleinen Jungen, die auftreten, ja. Zu viele kleine Jungen, ja. Ja, das stimmt. Okay, dann hier nun schreibe ich, bevor ich es vergesse, Philipp auch 3 Punkte gut. Und wie man sieht, es ist spannend und abwechslungsreich. Sehr schön. Und hier kommt nun das 4. Beispiel. Ja, und passend beginnt es mit dem Wort Fußball. Kuchen, Parkhaus, Elf, Koko. Jo, Kit war schneller. Willkommen, Debbie. Also, das ist aus Konban 55. Oh. Das ist der Fall mit Genta, der im Parkhaus Fußball spielt. Ja. Marcel die treffen die 50er, auf. Wow. Ja, ich bin sehr erstaunt doch. Ja. Es geht noch um einen Deutschen, den sie da treffen. Die wollen sich da Käsekuchen kaufen. Das wäre das 5. Wort gewesen, genau. Deutscher, ja. Stimmt, ja. Genta, der ist sauer gewesen, weil die Spirits mal nicht verloren haben, ist da drin geblieben in dem Parkhaus, hat da rumgebolzt mit dem Fußball und dabei den armen Deutschen getroffen, dann blutete er. Ja, vermeintlich. Nein, das war nur ein kleiner Witz. Ich weiß, glaube ich, sogar noch den Namen, der hieß Rutger Heinen, oder? Völlig korrekt. Wow. Ja, dann war's. Ja, stimmt. Genau, Rutger Heinen hieß er, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, aber ich glaube, der hätte so ein helleres Haar, glaube ich. Ja, so ein bisschen James Blackartig oder so. Ja, James Blackartig, so ein bisschen. Nur so ein breiteres Gesicht hat er, glaube ich, im Kopf, glaube ich, ein bisschen. Ja. Okay. Das fand ich schön, wo die da so gezeigt haben, im Hintergrund den Beckenbauer. Das fand ich cool. Ja. Und hattest du gesagt, was Elf da mit dem Fall zu tun hat? Die Elf hat damit zu tun, dass derjenige, der Täter war, der niedergeschlagen hatte, die Rückennummer, Nummer 11 hatte. Völlig korrekt, richtig, ja. Alles prima erklärt und damit bekommst du auch die nächsten 3 Punkte des 4. Beispiels. Wirklich gut gemacht. Also bei Fußball war ich erst... da denkst du an alle möglichen Fälle, Fußball. Nicht? Gibt's viele Fälle mit Fußball, ja. Ich wollte erst Ray Curtis sagen, aber ich habe dann gewartet. Ich war erst bei dem ersten Fall mit, wo der eine entführt wurde, das Kind von dem, oder der Bruder von Mamoru, dem nicht? Ja, genau. Alter, da war ich zuerst. Moment mal, welcher Fall ist das? Ich komme gerade nicht mit. Episode 10 da mit Shinichis Geliebter, genau. Ah ja, jetzt weiß ich es, genau. Da ging es aber nicht um Kuchen, von daher war ich dann da raus. Und mit dem Parkhaus hat es auch nichts mehr zu tun, ne? Nee, dann nicht mehr so wirklich. Ich dachte interessanterweise bei Kuchen an diesen Zitronenkuchenfall, weil da hat der Shinichi auch im Fußballclub gespielt und da kam dann dieser eine. Ja, genau, da war ich dann auch irgendwann später. Hätte ja auch sein können. Ja, aber diese Verwirrung war diesmal von mir nicht beabsichtigt, also... Kuchen, kam Parkhaus oder so. Genau, der fiel mir einfach da so ein. Ich wollte eigentlich auch zuerst Tiefgarage schreiben, aber als... im Manga-Band andauernd von Parkhaus, also der Parkhaus da gezeigt wurde mit dem Schild, habe ich mich dafür auch entschieden. So. Gut. Damit führt Debbie mit 6 Punkten. Gratulation. Und hier kommt das 5. Beispiel. Ja, Marcel Olisari, viel Erfolg. Vielleicht seid ihr die Nächsten. Okay. So, die Begriffe lauten Immobilienmakler Kokoro Oh, ja, bitte. Das ist der eine Mayong-Fall, nicht? Da. Das ist jetzt sehr gewagt. Ja, welcher das Fall? Ist. Also, das ist knapp. Ja, das ist sehr gewagt, glaube ich. Oder? Nee, vielleicht irre ich mich. Ach nee, Immobilienmakler war das nicht. Richtig? Erklär mal. Ja, nee, dann ist es, glaube ich. Wobei, doch, das ist, glaube ich, der eine Fall, wo im Haus gegenüber jemand gerne Mahjong spielt und den wollten Kogoro, Ran und Ku einladen zu sich nach Hause. Also nicht zu sich nach Hause, aber die sind bei jemandem zu Gast. Aber der wird dann da drüben ermordet, nicht? Und als sie dann da vorbeikommen, dann ist er tot. So ungefähr. Ja, an dem Fall kann ich mich auch sehr gut erinnern, ja genau. Der ist es und aber nicht demnach. Und was passiert der da? Der eine Kapitelname ist genial. Und was? Wer ist da der Immobilienmakler? Der gegenüber wohnt. Also der gerne Mahjong spielt. Ah, okay. Ja, das so richtig ist. Ja, das war jetzt sehr gewagt. Also, ich kenne jetzt noch nicht viele Fälle mit Immobilienmaklern. Ja, das kann ich nicht gelten lassen und ich möchte auch nicht die nächsten Worte nennen. Deswegen werde ich die nächsten Worte weiter vorlesen. Ist das falsch und, jetzt also, oder wie? Ja. Okay. Das ist falsch. Aber ich denke, es ist, ich weiß gar nicht mehr, ob das so im Regelwerk in Ordnung ist, wenn Marcel jetzt weiterraten darf. Ja, klar, natürlich, wenn er es weiß. Ja. Okay. Das heißt, ich werde die nächsten Begriffe vorlesen. Also Immobilienmakler und dann geht's weiter. Okay, gut. Genau, dazu kann Marcel jetzt wieder die Punkte herausholen und den Minuspunkt weghaben. Ne? Also, ich lese dann die verbliebenen 4 Worte vor. Nach Immobilienmakler. Gomera. Leinwand. Ah, Shio. Kit. Ah, jetzt hatte ich es. Ich hab's auch, ja. Ich meine Shio zuerst herausgebracht. Ja, Shio. Minimal. Ich würde Olli den Vortritt geben. Ja, also erkläre ich mal. Ich meine, das ist der Fall, wo die Detective Boys mit Professor Agasa im Kino sind, sich den Gomera-Film ansehen und das Kino soll dicht gemacht werden. Weil ein Immobilienmakler den Supermarkt hinstellen möchte. Ja, Olli, du hörst hier schon wirklich vollkommene Bestätigung hier von Kevin. Also ein Kino und deswegen Leinwand und Projektor, ne? Und was hat Gomera damit zu tun? Ja, der Gomera war halt einmal der Film, den sie gesehen haben. Und wenn ich mich nicht irre, dann wurde dieser Immobilienmakler erhängt und hing dann so im Schatten vor der Leinwand. Aber es kann auch ein anderer Fall sein. Ja, er hat so gependelt, oder? Ja, dass er so vor der Leinwand gependelt hat, mit dass man den Schatten gesehen hat. Ja, genau. Und das Bild war unscharf. Ja. Weil da der andere Projektor genommen worden ist. Ich habe hier noch ein 5. Wort, was ja nicht vorgelesen wurde, und zwar Klimaanlage. Wüsstest du damit etwas anzufangen? Ja, die Klimaanlage war, glaube ich, auch, die war, glaube ich, an, weil der Typ eine Zigarette geraucht hat und damit man den Zigarettenrauch irgendwie sehen konnte oder sowas. Ich habe es gerade selber gar nicht im Kopf, was es nochmal mit der Klimaanlage war, aber es ist völlig richtig. Gratulation, Fall 64, Band 23. Ja, der Immobilienmakler war tatsächlich dieser Herr, der da eben hing in dem Kinosaal und die Kinder waren da anlässlich einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Triple-Aufführung der Gomera-Teile 1, 3, 2 und 3, glaube ich, oder so ja, etwas. Ja, ja. Triple Feature haben die gesagt. Irgendwie so, genau. Und nicht Einstein, oder war das ein anderer Fall? Nicht Einstein, genau. So, und Einstein, Stern und Schattentheorien. Ich schreibe Olli 3 Punkte gut und ziehe Marcel einen ab. Ja, gut gezockt, so. Muss man dazu sagen, aber ja, also, leider nicht geklappt. Ich meine, in der ersten Runde kann man ja auch immer noch gut zocken, weil so viele Punkte werden einem da ja nicht abgezogen. Ja, es war jetzt auch mehr geraten und ich glaube, das war auch gar kein Immobilienmakler, sondern Finanz, also ein Kreditteil hieß der, glaube ich. Ja, ich habe mir das, habe ich auch gewundert. Ich meine auch, der war irgendwie in dem Finanzwesen tätig, ne? Ja, der hat Kredite verliehen. Und der hatte ist für mich so alles das Gleiche, so diese Leute, die einen immer nur abzocken wollen und teure Immobilien verkaufen, genau. Keine Ahnung. Die ganzen Haie, ne? Man macht einfach Fehler, oje. So viele Abzocker. Schlimm, schlimm. Okay, also Debbie bleibt bei 6 Punkten in Führung. Olli, Kevin und Philipp dahinter mit 3. Dann Sari und dann Marcel. Okay. Ja, ihr habt noch die Möglichkeit, hier noch etwas rauszuholen in der ersten Runde, denn hier kommt auch schon das letzte Beispiel und ich finde es klasse, dass bisher alles schon erraten wurde. Das letzte? Oh, na gut. In der ersten Runde, genau, 1.6. Na dann, mal los. Bin gespannt, aber ich glaube auch, dass man das gut erraten kann. Ich übe schon mal das Ei. Ja. Ich auch. Ei. Eieiei. Aber nicht zu früh, rauslassen. Nee, lieber nicht. Ne? Rai. Ich lasse es raus, bevor du ein Wort sagst, und erst damit. Und wenn ich dann errate, kriegst du 30 Punkte, okay? Also, ich fange an mit Wort 1. Tombola. Modellauto. Halskette. Hotel. Akai. Ja. Ah, das ist der Fall, wo sich Kogoro und Eri küssen. So, das ist nämlich in Valran in einer Tombola ein Aufenthalt in einem Hotel in Shizuoka, glaube ich, gewinnt. Und dann lädt sie Eri und Kogoro dorthin ein. Und dann essen sie dort zu Abend. Und dann wundert sich Eri, dass Kogoro ihr gar nichts zum Geburtstag schenkt. Ah. Der sich allerdings daran erinnert, dass es eigentlich nur, dass Eri immer am Tag des Sports oder sowas Geburtstag hat. Und deswegen schenkt ihr erst einen Tag später die Kette und dann, war es die Kette? Die war, glaube ich, gar nicht drin. Die war im Geschenk. Das war ein falsches Geschenk, genau. Ja, es war ein falsches Geschenk, auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist der Fall. Und was hat das Modellauto damit zu tun? Das war doch so, dass der Täter in dem Fall, es wurde eine Leiche in Eris Zimmer gefunden. Und der Täter hat mit dem Modellauto das Bett irgendwie verschoben. Der hat nämlich die Bettbeine Pfosten darauf die Autos gestellt, glaube ich. Ja, und dabei sein Lieblingsauto dafür verwendet. Völlig richtig. Ja, genau. Habe ich gar nicht erkannt. Die Sachen, die du da aufgezählt hast. Überhaupt nicht. Ich war in einer ganz anderen Ecke gewesen. Nee, ich war auch da. Ich habe für den Fall erst neulich eine Wiki-Zusammenfassung geschrieben, von daher weiß ich das noch irgendwie ganz genau. Also, tja, ihr seht, vorteilhaft, wenn man im Wiki arbeitet. gute Werbung. Danke, Philipp. So, Tombola genau zu Beginn, völlig richtig. Halskette. Ja, auch richtig. Hotel, Geburtstag. Genau, Geburtstag wäre das letzte Wort. Alles richtig. 3 Punkte. Fall 207 war das. So. Damit schreibe ich dir 3 Punkte gut. Und damit steht schon mal der Punktestand nach der ersten Fragerunde, dem Fälleraten fest und damit auch der Vorspeise. Darf ich noch eine Frage stellen? Philipp, du hattest gesagt, bei dem Fall eben, Eri und Kogoro küssen sich. Habe ich das richtig verstanden? Ach nee, Eri gibt doch Kogoro einen Kuss auf die Stirn, oder irgendwie war das? Auf die Stirn, okay. Das war doch... Auf die Wange? Ja, irgendwie gab es da einen Kuss. Nicht so wie bei Sato und Takagi, aber... Ja, deswegen, das Wund hat mich gerade so ein bisschen verwundert. Ja, so wie Aoyama das eben gerade mal so zeichnen möchte. Sowas gibt es bei den Eheleuten ja gar nicht so oft, muss man sagen, oder gar nicht. In der Ethikon, oder? Ja. Alles klar. So, ich sage dann nochmal an dieser Stelle den Punktestand. Debbie und Philipp beide 6 Punkte. Gratulation. Danach Olli und Kevin jeweils 3 Punkte. Anschließend Sari mit 0 Punkten. Und dahinter Marcel mit minus 1. Das ist erstmal der Punktestand der ersten Fragerunde. Ja. Sarah hat noch nichts beantwortet, ist auf dem vorletzten Platz, also... Ja, ich bin erstaunt, ich bin nicht auf dem letzten Platz. Ja, mal sehen, ob die Strategie auch weiter aufgeht. Sollte vielleicht mehr Detektiven gucken, / lesen. Ich glaube, bei Zitaten geht es auch besser, da was zu erraten, also da kann man... Ja, ich muss mal kurz die Blätter hier wechseln und erstmal überblicken, was es hier nochmal alles für Zitate gab. Ja, ich finde ja auch toll, so im Vergleich zum ersten Café, dass jetzt die Punkte schon relativ mehr gut verteilt sind. Ja. Letztes Mal haben wir das beide unter uns aufgeteilt, nicht wahr, Olli? Ja. Bis zum Ende, dann kam ich auf einmal und dachte, ich würde noch gewinnen, aber nein. Nein? Den zweiten Platz und Marcel war hatte beim Zitate-Raten abgeräumt. Ja, genau. Okay. So, dann schaue ich mir mal kurz an. Einen Moment. So, ich bin wieder zurück und damit herzlich willkommen zur zweiten Fragerunde der Hauptspeise. Ja, zur Hauptspeise hat die Hauptspeise hat Genta für uns gewählt. Ah, na, und ich denke, ja, und ich denke, jeder hat erraten, worum es geht. Wir haben hier Aal auf Reis. Ja, vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen oder lasst es einfach lieber weg. So. Gut, dass Genta nicht da ist, der würde uns alles wegessen. Genau. Ja, Bauchschmerzen, ja, hat keiner Genta gewählt. Von mir aus kann er das wegessen. Ja. Den Reis nehme ich, den Aal dafür haben. Zitate raten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Eure Getränke sind noch hoffentlich da. Ein bisschen könnt ihr noch was trinken. Und dann starten wir auch jetzt gleich los. Ich sage nur mal kurz. Die Punktevergabe in der zweiten Runde geht folgendermaßen. Für jedes richtig erratene Zitat, also ihr müsst immer sagen, welcher Charakter dies gesagt hat, bekommt ihr 4 Punkte gutgeschrieben. Für, ja, jede falsche Antwort, gegebene Antwort, -2. Okay? Mhm. Also, hier kann man ordentlich punkten, denn es gibt ganze 6 Beispiele. Allerdings, sage ich schon mal vorab, es war beim letzten Mal auch so, müssen nicht alle erraten werden. Dafür gibt es allerdings noch 2 Beispiele. Ich werde dann sehen, wann sie dann zum Einsatz kommen und ob sie dann zum Einsatz kommen, aber wahrscheinlich schon. Allerdings sind die Reservebeispiele nicht unbedingt besser. So, damit erstmal zur Punktevergabe. Sind alle bereit? Jawohl. Klar. Ja. Sehr schön. Ich werde dann die Zitate jeweils vorlesen. Die sind alle nicht unbedingt sehr kurz. Also da lese ich vielleicht auch mal 3 Sätze. Kann gut durchaus sein. Oh. Und ja, und dann, sobald ich da gelesen habe, könnt ihr mich auch meinetwegen auch unterbrechen. So. Nachdem ich mir einen Schluck gegönnt habe, geht's nun los mit dem ersten Beispiel. Was trinkst du denn eigentlich? Tja, das bleibt top secret. Erstmal Zitate raten. Okay. Du und deine auf einen schwarzen Kaffee zucken wie James Black. In einem Schweinzimmer, ja, wie ihr seht, bin ich noch nicht benommen oder lalle. Aus dem Grunde könnt ihr schon mal Getränke, die Ethanol enthalten, ausschließen. So. Also, 2.1. Zitate raten. Es ist ein Wundermittel, mit dem man Tote wiederbeleben kann. Möchtest du etwas in der Richtung hören? Kit. Ja, bitte, Debbie. Das sagt Ai Haibara. Mhm. Ja, ja, kann so sein. Man kann nicht alles so, ne? Das ist aus... Zu Beginn relativ, warte, ne, oder? Konband, das ist aus Konband 38. 38? Ich dachte 18. Das war mein erster Detektiv Konband. Nein. Das ist Mitte. Das ist aus Konband 38. Das geht um diesen Puppenfall mit Ayumi, die dieses Festpuppenset haben, ehrlich? Möchte. Mhm. Möglich. Und die Aie erklärt mir gerade etwas. Ich weiß es nicht, es ging irgendwas mit der Vergangenheit. Der Con fragt sie so im Sinne von, was ihre Eltern denn da erfunden hätten. Und dann sagt sie mit diabolischem Gesicht den Satz, den gerade Clemens vorgelesen hatte. Im Nachhinein wäre auch Aie die einzige Person, die sowas überhaupt sagen könnte. Ja. Das kann eigentlich niemand anders gewesen sein. Wer sollte sowas denn sonst sagen? Tja, lass es uns herausfinden. Ich hoffe, Clemens ist jetzt nicht, sagt nicht, dass es falsch ist. Warum? Dadurch hast du doch eine Konkurrentin schon mal etwas weiter hinter dir. Ja, also. Es ist aber richtig. Es ist richtig. Also es ging... Ich dachte jetzt falsch. Es ging um den Puppenfall. Wow. Ich habe hier irgendwas stehen. Nach Itakura. Oder was heißt das? Ja, genau. Das war der, glaube ich, der Fall direkt nach Itakura. Genau. Wo sie und das hat Ai zu Conan gesagt. Richtig. Ich habe hier zwar fälschlicherweise Band 30 stehen, aber das kann natürlich nicht sein, also so gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und damit kann ich dir auch direkt zu Beginn 4 Punkte gut schreiben. Sehr schön. Boah, super. So, +4. Du kommst auf einen Punktestand von 10 Punkten. Ja. Gut. So, dann machen wir mal weiter. Ja, mit dem nächsten Zitat. 2.2. Viel wichtiger als jemanden zu verhaften ist, jemanden zu retten. Du hast Shiro. Ganz und gar nicht Shiro. Ja, bitte. Ich tippe mal darauf, dass das Shinichi gesagt hat. Wer sonst? Zu, ja, sonst wer sein, Clemens? Ich hätte sagen sollen. 10. Also, ich kann gerade nicht mithören. Nochmal. Ich tippe darauf, dass das Shinichi zu Heiji gesagt hat. Ja. Das war wahrscheinlich dann in ihrer ersten Begegnung, meinst du? Ja, ich würde das jetzt noch weiter ausführen, wenn es richtig wäre. Wenn es falsch ist, dann bringt das ja nichts, ne? Du kannst alles weiter ausführen, ne? Wir hören dir zu. Gut, ja, also ich meine, wie gesagt, dass das, ja, wie du schon sagtest, relativ zu Beginn war, als die beiden sich, ja, zu Beginn des Mangas treffen, wo die mal einen ihrer Wettstreite abgehalten haben. Und Heiji wollte da ja unbedingt gewinnen. Und, das kann auch ein anderer Fall, andere Situation gewesen sein. Auf jeden Fall, hat sich da dann halt einer, glaube ich, ja, hat sich einer umgebracht. Und, Shinichi sagt dann diesen Satz halt, nachdem er mit Heiji über irgendwas gesprochen hat, so im Sinne davon, dass es, ja, wichtiger ist, jemanden zu retten. Okay. Ja, Philipp, tut mir leid, aber es ist tatsächlich falsch. Ja, es ist doch nicht ganz so einfach. Magst du den ersten Satz nochmal vorlesen? Ich hatte nämlich auch eine Idee. Viel wichtiger als jemanden zu, ja, das würde ich auch wichtiger gerne. Als jemanden zu verhaften, ist jemanden zu retten. Du hast ganz und gar das Falsche getan. Ja, ich würde, gar nicht das Falsche getan, Verzeihung, sondern das Richtige. Darf ich mal? Ja. Das ist ein bisschen, gewagt. Ich würde. Halt mal. Ich würde auf eine aktuelle Schiene gehen, und zwar könnte das eventuell im Ran zu Sera gesagt haben, als der Scharfschütze von draußen reinschießen wollte und Kogoro eventuell töten könnte. Und dann war ja der Geiselnehmer in der Detektei. Ich könnte mir vorstellen, da hat ja Ran die Vorhänge zugezogen und hat dann gesagt, dass es wichtiger sei, jemanden zu retten, also in dem Fall Kogoro, anstatt jemanden zu verhaften, wenn das war doch so, ne? In dem Zitat, ja. Aber hat sie denn nicht gesagt, irgendwie wollte der Täter nicht getötet werden? Ja, ich weiß nicht genau. Also hätte es kommt mir verhaftet. Es kommt mir nicht so vor, als hätte Ran das gesagt, aber... Okay, also Band 73, das ist auch falsch. Schade. Ich lese es doch einmal vor. Sagst du denn... Und dann ja, löse ich es aber auf. Viel wichtiger als jemanden zu verhaften, ist jemanden zu retten. Du hast ganz und gar nicht das Falsche getan, sondern das Richtige. Ja, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich glaube nicht, dass das... Reinen die Minuspunkte, Mensch! Darf ich das nochmal hören? So, eigentlich ist die Zeit auch schon abgelaufen, meine Herren, meine Damen. Dann. Wenn sich jetzt niemand traut, lasse ich es weg. Auflösen. Gut. Ich komme gerade nicht drauf. Sieht nicht so aus, keiner bekommt hierfür einen Punkt. Ich würde eventuell hier alternativ zu einer zweiten Möglichkeit greifen. Wer hat denn das gesagt? Auflösen muss ich das auch noch. Was waren denn hier noch Vermutungen, möchte ich mal hören? Also, ich meine es... Willst du zuerst, ja, Olli, also oder? Mach einfach. Also, ich hätte jetzt auch nochmal Shinichi genommen, und zwar als Shinichi das zu Wermut gesagt hat, in dem Fall, wo sich Ran an die Begegnung in New York erinnert. Mhm. Na, Shinichi war ja schon... Mhm. Also, ja, das ist auch, nicht richtig, das stimmt. Zu Heiji. Also ich hatte jetzt gemeint, das hat die Sato zu dem Takagi gesagt. Ja, das ist richtig. Ja. Genau, und zwar in ihrem netten Flitzer. Oder wo war das? Ja. Ja. Richtig. In welchem Zusammenhang denn? Band 50. Wo das Kind entführt wurde. Nicht entführt, der war ja freiwillig da gewesen bei diesem Täter, war ja kein richtiger Täter. Wollte ihn führen und dann von den... Band 50 kann ich nicht so gut, von dem, aber... Sagt mir gar nichts. Die 50er Bände mag ich auch nicht so, aber ich weiß seltsam, das seltsam, letztes Mal waren es noch die 40er. Naja. 40 und 50er, beides. Schade, hätte ich ja sagen können, aber nee, hab ich nicht getraut. Okay. Ja, also ich würde hier an der Stelle noch eventuell anbieten, eine Reservefrage zu nehmen. Ja, würde ich sagen, oder? Ich wäre dafür, was sagen die anderen? Ja, dann machen wir das. Einfach ein. So. Ich Ich muss nur kurz überblicken, ob noch eventuell noch eine zweite gleich zum Einsatz kommen könnte. Kriegen wir die könnte. Punkte denn abgezogen jetzt? Ja. Die Punkte ziehe ich selbstverständlich höchstpersönlich mit einem kleinen Lächeln ab. So. Einmal Olli, richtig. So, 2.2 minus 2 Punkte. Und einmal Philipp. Ist das richtig oder falsch? Ja, stimmt. Okay, ihr habt jetzt hier die ultimative Reserve. Ihr müsst schnell sein, denn das werdet ihr wahrscheinlich erraten. Oh. Okay, aber nein. Ja. Nein, Spaß. Das ist wirklich ein sehr, gar nicht so eine Frage und kurz. So, los geht's. War das C eben eine Spur zu tief? Kit, bitte. Hallo, da war ich wohl ein bisschen zu schnell, oder? Einfach. Ich hab verstanden, war das C eben eine Spur zu tief? Ja, es geht irgendwo im Noten, nehme ich an. Hat er auch gesagt? Ja. Ich wiederhole, war das C eben eine Spur zu tief? Ach, C, ja, aber Debbie hat ja was gesagt, ne? Debbie hat soll ich jetzt sagen? Das ist das Konband 46. Es geht um diesen großen Musikerfall mit der Stradivari. Da wäre ich auch gelandet. Und wer hat das gesagt? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt den Namen von den Herren vergessen. Auf jeden Fall ist das der Mörder. Keine Ahnung. Der ist doch hinten auf dem. Ja, ich glaube, der war auch beim aktuellen hier Charakter-Contest, oder? Ja. Ja. Ich weiß den jetzt nicht. Ich weiß den gar nicht. Akai. Ich weiß jetzt, welcher Fall es geht, worum das ist. So, Akai. Aktuell sieht es für mich schwierig aus, hier irgendwie eine Punktevergabe zu geben. Der Fall ist nämlich vollkommen richtig. Ja. Akai, dann sag du es erstmal. Der Hager. Richtig, Hager. So. Kein Problem. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Erstmal ist es eine Reservefrage und der Charakter wurde jetzt auch nicht eindeutig genannt. Punkte, wie viel? Wenn Punkte, also wenn ja, wie viel? Normal. Ich weiß nicht, ich zögere, 4 Punkte hier zu geben. Ich würde sagen, normale 5-3. Ja, der Fall wurde erkannt. Also. Ja. Der Fall auch. Wurde erkannt, der Mörder wurde erkannt, nur der Name nicht, genau. Ja, den Namen wusste ich halt nicht gerade. Wir entscheiden mal gemeinsam. Du musst es selber wissen. Wie seht ihr das? Also der Phil hat jetzt ja noch den Namen gesagt. Ja, das kriegt ja mindestens, was er gesagt hat, beziehungsweise ich. Ja, das kann, da kann ich nichts machen. Ich finde schon, dass Debbie die Punkte kriegen sollte, weil wie gesagt, sie hat das Zitat ja erkannt und wusste auch, dass das der Mörder gesagt hat. Ich nehme an, dass dagegen jetzt sich keiner mehr traut, was zu sagen. Deswegen werde Warum ich sollte man auch? Okay, eindeutig überzeugt. Hier kriegst du 4 Punkte dafür. Für 2.3. Gut, dankeschön. Ihr wisst, ne, es ist immer noch eure Konkurrentin. Ja. So. Und hier kommt dann das Beispiel Nummer 3. 2.3, wenn ich das richtig sehe, oder habe ich hier doch richtig? Ja, okay. 2.3. So. Auch nicht schlecht, auch ein bisschen länger. Hier kommt es. Und wie sollen wir ihn dann umbringen? Soll ich mich etwa nackt auf die Brücke stellen und als unwiderstehliche Anhalterin mitnehmen lassen? Ich habe Kit als zuerst gehört. Ja. Verzeihung. Ah, jetzt weiß ich es auch. Also, das ist Konband. Oh Gott, ist das Konband? Weiß ich doch, Konband 49. Das ist der größere Fall mit der Organisation gegen das FBI. Da geht es um den Abgeordneten. Genau so ist es. Die Frage ist, wer hat's gesagt? Ich weiß wer. Gesagt hat es Kian hier. Okay. Soll ich noch ein bisschen was sagen, gerne, oder willst du auflösen? Soll ich ja, was sagen, genau. Gut, oder? Ach so. Es ging um diesen Abgeordneten Domon, ja. Ich habe jetzt den Namen nicht so. Domon? LDP, oder? Ist der so? Der sollte umgebracht werden. Interviewt hat ihn Kia, beziehungsweise Rena Mizunashi. DJ, stimmt. Im Eddie. Ja. Im Eddie. Ja. Genau. Baker genau. Park. Ja. Das hat aber nicht funktioniert und deshalb wurde umgestiegen auf der Fan B. Ja. Oder Fan B, ich weiß es nicht. Ja. Aber das wurde auch noch veraltet. Ja. Okay, so, und warum geht's hier irgendwie, warum sollte sich Chianti fragen, soll ich mich etwa nackt auf die Brücke stellen und was für eine Brücke? Die meinen damit diese Fun B. Das geht ja um diese Brücke, der... Ich weiß jetzt nicht also, mehr, was abgeleitet das, war, das ja, ist irgendwas Japanisches. Ja, bitte? Ich kann's ja natürlich. Also es ging darum, wenn der Abgeordnete vorbeifährt, wie man sie anhalten soll. Und da war eben die Frage, ob Chianti sich da eher unwiderstehliche Anhalterin spielen soll. Ja. Oder? Okay. Ja, also es ging genau um diese Toriya-Brücke. Nee, und ich kann sagen, es ist richtig. Genau. Wow. Und ja, dann hat Wermut anschließend hat Wermut dann gesagt, gar nicht mal so schlecht, Chianti. Weil sie hat, sie machen es ja etwas anders, aber ähnlich, ne? Mhm. Die Wermut wirft sich ja mit diesem Kriminellen, mit dieser Maske, dieser kriminellen Frau, dann davor, vom Motorrad unter, genau. Ja, wärest du so freundlich und könntest mir dann barmherzig mitten ins Gesicht schießen oder irgendwie sowas. Ja. Das sollte etwas schief laufen. Genau. Das will ich okay. Machen, ja. Ja. Haben die ja am Ende ja gar nicht gemacht. War ja irgendwie überflüssig. Genau, geworden. Plötzlich war Kier weg. Alles klar. Also, für das Beispiel 2.3 erhältst du 4 Punkte. Und, wie ihr seht, 4 Punkte sind eine Menge. Also, ja. Wie ihr schon bemerkt habt, es geht hier voran. Wir haben, Debbie übernimmt, baut ihre Spitze aus. Und dahinter sind, soweit ich das überblicken kann... Ziemlich weit entfernt. Philipp ist dahinter, genau. Mit 4 Punkten. Genau. So. Also Leute, ihr könnt noch hier gute Punkte machen. Ja, aufholen jetzt. Hier alle zusammen. Das Beispiel war vielleicht ein bisschen eindeutiger. Vielleicht wird es jetzt nicht mehr so eindeutig. Okay, weiter geht's. Mit Beispiel Nummer 4. Wisst ihr nicht, was man sagt? Die erste Liebe schmeckt sauersüß nach Zitrone. Akai. Oh. Ja, bitte, Akai. Sagen nichts Falsches. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen auf Risiko gespielt. Ja. Ich weiß, worum es geht. Ja, sag mal. Dann schaffst du es ja. Das müsste... Also es ging ja um den Fall mit dem Zitronenkuchen direkt am Anfang, wo Shinichis erste Liebe auftauchte. Mit Ran und Sonoko, die dort ja aufgeräumt haben. Und ja. Ich meine, dass Sonoko zu Ran gesagt hat, dass es... dass die erste, was du gerade eben sagtest, dass die erste Liebe nach Zitronendings schmeckt und dass es damit dann irgendwie losging. Okay. Könnte aber auch andersrum. Ja, ich sag Sonoko hat das gesagt. Falsch. Totoro? Ja? Ich würde tippen auf den Fall mit Shiratori und seiner ersten Liebe. Falsch. Okay. Ja? Kit, wenn wir schon dabei sind. Ja, soll ich nichts sagen? Oder? Also. Ja. Aber bitte was Falsches also es sagen. Ist, der das sagt, das ist der Agasa. Nein, das ist der Agasa, der das sagt. Wann sagt er sowas? Hätte ich auch getippt. Das sagt er, meine ich, im Band 35. Zu den Kindern, zu den Detective Boys. Weil die ja gerade den Mitsuhiko suchen, der ist ja abgehauen. Wegen den Glühwürmchen. Ja, genau, weil der. Und was hat das mit Zitrone zu suchen? Ja. Einfach so, oder wie? Die meinen einfach alle, dass er abgehauen ist wegen Mädchen, dass er Julian getroffen hat. Ja. Sie meinte, er sei ein cooler Typ. Das haben alle gedacht, er ist deshalb abgehauen. Er hat seltsame Sachen mitgehabt, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen, die nach Zitronen rufen. Das ist auch nämlich sein Rucksack. Du bist echt gut. Und bist dann meinte der Professor... Gut. Ich kann's nicht machen. Boah. Dankeschön. und dann... wir sind clean, Entschuldigung. ich hab doch gar nicht gesagt, dass es richtig ist, oder? Ach so. Aber ich... Nee, aber... Ja, aber hör mal hin, was ja, du sagst hier. Wenn du schon nachfragst, wo Agasa das gesagt haben könnte, wird es wahrscheinlich richtig sein, oder? Ja, ich passe mal auf hier nicht, dass ihr mich psychologisch durchschaut. Ich passe schon darauf auf. Ich weiß schon, wann ihr denkt, ob was richtig ist und falsch ist. Ich passe auf. Ich ändere manchmal meine Taktik. Ja. Okay. Ja. Willst du dann sagen, was richtig ist? So, also. Ja, es ist viel zu deutsch, ne? So, Band 35 ist richtig, Mitsuhiko verschwunden. Völlig korrekt. Zitrone, Agatha, Shaka. Alles richtig. Vier das Punkte. Gibt's doch gar nicht. Ich bin gespannt, wer heute Zweiter wird. Ich hab dich, Marcel, direkt mit falsch abgewürgt. Was meintest du nochmal genau mit Kogoro? Nee, das war nur ein Tipp, weil Firaturi ja auch irgendwie von seiner ersten Liebe sehr enttäuscht war, aber da konnte ich jetzt auch nicht verbinden, was es mit Zitrone oder so zu tun hat. Ja, immerhin. Also, ich muss euch, dir und Philipp, aber leider minus 2 Punkte geben. Und Debbie gebe ich 4 Punkte. Und Sari, wie immer, keinen. Ja, das ist meine Taktik. Haben wir denn noch eine Runde? Kann sich noch bewähren, durchaus. Ja, wir haben noch zwei Stück beim Zitat. Wenn alle immer Minuspunkte machen, dann ist irgendwann, wenn du nichts sagst, dann bist du irgendwann erst auf jeden Fall. Taktik. Nichtsdestotrotz kann eben Risiko sich auch, dennoch gute Ergebnisse liefern. Hier war das vielleicht doch ein wenig, missverständlich, auch in verschiedene Richtungen gehen, war also doch gar nicht so einfach, aber der Mir hat's gewusst. Immer in den falschen Runden spiel ich Risiko, ich soll das mal ein bisschen ändern. Und Olli, du meintest ja, du hättest dann auch gewusst. Ja, ne? Ich hätte, wie gesagt, ich hätte auch auf Professor Agatha gesagt, dass er das zu den Kindern gesagt hätte, aber Kit war ein bisschen schneller. Okay. Nur ein bisschen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, liegt Debbie gerade mit 22 Punkten in Führung. Ja. Ich weiß, dass sie so. Also gegen meine 2 Punkte, da... Genau, und weniger dicht dahinter. Oder 3 hat Kevin, 3. Ich hab schon 2, oh mein Gott. Ich hab 0 hier. Alles klar. Aber es gibt noch 2 Beispiele, Leute, und 4 Punkte machen einiges aus. Ja. Also kommt Debbie zuvor. Entschuldigung, Debbie. Alles klar. So, Beispiel Nummer 5. Meine Nudeln sind viel zu weich. Genau wie meine Knie in ihrer Nähe. Nee. Los, Debbie. Nein, mach halt, komm. Ich weiß, wer es sagt, Kit, aber ich weiß den Fall nicht mehr. Ich wiederhole einfach nochmal, für alle noch einmal. Meine Nudeln sind viel zu weich, genau wie meine Knie in ihrer Nähe. Meine Knie in ihrer Nähe. Ja, ja, Debbie? Ja, Kit. Ich weiß, wer es sagt, zu wem, aber ich weiß nicht mehr, warum. Das sagt der Kokoro zu der Yuki Okino. Okay, und wann war das? Ja, das weiß ich nicht. Boah, ich weiß nicht mehr. Ich meine, das war so eine Kochsendung von der Okino. Er war dabei, er hat mit Nudeln gemacht. Und da haben die in der Sendung gesagt, dass die Nudeln jetzt fertig sind, alles geworden ist. Und er so, ach, meine Nudeln sind nicht gut geworden. Und die sind ganz labbrig und weich, genauso wie meine Knie in ihrer Nähe, so in der Richtung. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Fall das war. Ich glaube, den Fall, den du meinst, das ist der Auftakt zum Kier-Fall, den wir gerade eben auch hatten, als Kier ihr Debüt hat. Ist das nicht das? Ja. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Okay, also, der Kogoro ist richtig. Er sagt es zu Yoko Okino. Völlig richtig, Band 48. Boah. Und Conan reagiert darauf... Das Einzige, was bei dir weich ist, deine Birne. Oder so etwas. Ja. Genau. Da bin ich vielleicht eher drauf gekommen. Ja, durchaus, ja. Conan, in jedem Fall immer. Ich wusste im Fall jetzt gar nicht mehr, worum es da ging. Aber ich wusste noch, wer es sagt. Also es war tatsächlich der Auftakt, also Kiers Debüt war das, genau. Völlig richtig. Also, ich kann Debbie wieder 4 Punkte gut schreiben. Hätte es denn jemand gewusst sonst? Nein. Wirklich überhaupt gar nicht. Also. Überhaupt nicht. Okay, war also... Ja, beeindruckend, muss man sagen. Ja. Ne? Ja. Mal gucken, ob ihr beim nächsten Beispiel schlauer seid. Also, hier kommt Beispiel Nummer 6. Und damit das letzte dieser Fragerunde. Noch einmal 4 Punkte machen. Ja, schnell. Seeing is believing. Überzeugen wir uns doch mit eigenen Augen davon. Shio. Los, gehen wir. Shio, bitte. Komm, ich... Olli. Ich sag jetzt einfach mal ein bisschen Risiko und ich sage, das hat, warte mal, was hat... kann ich's nochmal hören, den Rest? Also... Ja, also seeing is believing. Überzeugen wir uns doch mit eigenen Augen davon. Los, gehen wir. Okay. Ich weiß es. Ah. Das war aber eigentlich unfair, also... Ne, ich habe den... Inwiefern? Ja, wie viel hast du jetzt vorgelesen nochmal? Er hat alles vorgelesen. Ich habe nur den zweiten Teil, als es Deutsch losging, nicht ganz verstanden, weil ich ja da reingerufen habe. Und, Äußer dich, Kevin. Wenn er schon so früh, reinruft, dann hätte er den Rest ja eigentlich gar nicht mehr hören dürfen. Eben, er hätte es gar nicht hören dürfen. Ja, aber... Ich verstehe. Ja, dann ist recht. Also Olli, hau raus. Ne, ich tippe einfach mal. Ich sage, das hat Jody gesagt. Das kann gut sein. Macht und ja ich Sinn. Glaube, sie hat das auch... Ich glaube, sie hat das gesagt zu Ran. Ja, Jody oder Wermut. Dass der Fall sein könnte, in dem einen Kaufhaus. Das ist im Anime, glaube ich, eine ungewöhnliche Nachricht mit diesem Mann, der da die Nachricht Kreis, Kreuz und Dreieck hinterlässt. Ja. Ja. Und da sitzt... Kleine Schleichwerbung. Da sitzt Jody mit Ran und Sonoke oben in einem Kaufhaus im Café und dann hören die da halt so ein Aufruhr und dann fragt sich, glaube ich, Sonoko oder Ran, was da los ist und dann sagt Jody eben diesen Satz und daraufhin gehen die halt runter und gucken sich an, was da los ist. Dein Message, oder war es das? Seit wann's Bliss? Nee, ich meine, Nein, ja. Dein Message. No. Dieses Kaufhaus nicht zu verwechseln mit dem aus Film 13 und dem Baker-Kaufhaus. Es ist tatsächlich richtig. Also es hat Jody Starling in Band 41 genau in diesem Fall gesagt. Gratulation, Olli. Ja, sehr schön. Jetzt holen wir das auf. Heißt, damit werden, Debbie wird in dieser Fragerunde Olli 4 Punkte gut geschrieben. Oh. Ja, bitte? War das nicht ein anderes? Oder, Nee, ich bin jetzt gerade woanders. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe mir Band 41 eigentlich gerade. Das kann ja gar nicht sein. Das müsste ja, war ja schon im deutschen Anime, war es ja schon. Von daher müsste es Band, vielleicht 31 oder sowas sein, also ein bisschen vorher. Ich kann es ja... Also 41 kann es nicht sein, aber es ist ja nicht so. Also wir wissen alle, welcher Fall gemeint ist. Ja, sowas eindeutig. Ich wundere mich auch, weil in Band 41 kommt dieser Fall gar nicht vor. Muss wohl ein Fehler sein. Entschuldigung. Schon der zweite. Genau. Also, plus 4 Punkte, Olli. So, dann errechne ich mal den Stand. Also, Debbie ist ganz vorne mit 26 Punkten. Gratulation. Bitte. Dankeschön. Dahinter ist Olli mit 5 Punkte. Anschließend Kevin. 3 Punkte. Dahinter Philipp. 2 Punkte. Ja. Und dahinter Sari, 0 Punkte. Und dahinter Marcel, minus 3 Punkte. Oh. Das ist der Punktestand. Ich glaube, Kampf um Platz 2. So, und ich habe für euch hier noch... Wenn man das Unmögliche ausschließt, aber schließt das Unmögliche noch nicht aus. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt jemand errät. Einfach ein Reservebeispiel lese ich hier kurz vor. Das bringt, glaube ich, leider keine Punkte. Oh, ja, halt mal, glaubst du, oder? Moment mal. Ja, ich will euch nur motivieren, mitzuraten. Die Runde ist ja eigentlich immer vorbei. Damit. Ne? Also, so, das ist also offiziell sie... Genau. Keine Punkte, ja. Okay. Glaubst du mal. Aber ich bin immer noch die oberste Instanz, oder? Jetzt immer langsam, immer langsam. So. Also, hier kommt das Beispiel. Huch, wenn das mal nicht der liebe Hiroshi ist. Das? Jawohl, Debbie. Hau raus. Hau raus. Darf ich vorhin noch was sagen? Ja, klar. Ich wäre jetzt bei dem Fall hängen geblieben, wo Agasa die erste Liebe von ihm trifft. Ja, das und da trifft auch. Er auf diesen anders angezogenen Mann. Ja. Und der müsste das gesagt haben. Anders angezogene Mann, das ist aber schön gesagt. Politisch neutral ausdrücken. Ja. Ja, natürlich. Ach, warst du beim gleichen Fall? Oder wo warst du? War beim gleichen Fall gewesen. Ich habe den letzte Woche noch gelesen. So, das ist nämlich Haruo Choro. Ja. Der ihm lief früher immer die Nase oder so. Ich habe seinen Wiki-Artikel, glaube ich, geschrieben. Da war er noch, also er ist 6 Jahre jünger als Herr Agasa. Ja. Und der Agasa spielte immer früher mit seinem Hamster. Nur mal so am Rande. Okay. Damit wäre das schon mal abgehakt. Die zweite Fragerunde und die Hauptspeise kommt zum Ende. Ich hoffe, es hat gemundet und auch wenn es wohl Debbie am besten jetzt geht, laut des Punktestands, kann man immer noch etwas raus. Ich bin pappsatt. Also Leute, es geht jetzt wirklich hier ums Schätzen. Das ist mein Gebiet. Gibt's so ein paar... Nicht mein Gebiet. Jetzt hole ich den zweiten Platz wieder. Falsch, es ist Debbies Gebiet. Alles sind Debbies Gebiet. Alles Debbies. So. Oh je. Yeah. Ja, und das Dessert hat ja niemand anderes als Venus gewählt. Nichts Besonderes. Eine Erdbeere. Genau. Eine. Erdbeere mit Sahne. Ich habe nochmal die Sahne draufgemacht, falls jemand Sahne mag. Jeder kriegt so eine Erdbeere. Ja, genau. Jeder kriegt so. Ich liebe so Sahne. Immer her damit. Hat bisher. Oh, drei. Boah. Ein Charisma. Mal. Wie nimmt man denn minus drei Erdbeeren? Ja, die müssen aus dem Magen raus. Konsum. Was soll man drei Erdbeeren abgeben? Ah, lecker. Wir sind clean. Oh ja. Also ich kann jeden für euch ein paar so verteilen, für jeden so fünf, dann müsste reichen. Ja. Ja, noch vielleicht ein Zwischenkommentar, bevor wir zur finalen Runde kommen. Wie fandet ihr denn so die Beispiele, wie sah es denn bisher so aus? Nicht euer Geschmack, vielleicht diejenigen, die jetzt nicht so viele Punkte rausgeholt haben? Oder... Aber hätte ich... Hätte ich auch toll gefunden, jetzt, wenn ich jetzt keine Punkte gehabt hätte. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde die Fragen sind ganz toll gestellt, Clemens. Die Fragen sind super. Ich bin enttäuscht von mir selber. Ich auch. Das ist es eher so. Dass ich bin der allererste, wo er was rausgehauen hat. Und ich bin glaube der letzte, der jetzt noch was sagen wird hier. Ja, sagen müssen wir ja jetzt alle was. Ja, ich muss mir mal vorstellen, was ich eigentlich beantworten könnte, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Wein können das wir am Ende jetzt erstmal, letzte Runde. So. Genau. Ja, also Dessert haben wir jetzt hinter uns und ist es betitelt, ja, wie soll ich es nennen? Ja, Falldurchblick. Den Durchblick im Fall zu haben. Darum geht es beim Schätzen. Ja. So. Und... damit fangen wir auch mit dem ersten Beispiel an. Mhm. So, also ihr wisst, wie es geht. Jeder kommt dran. Also Debbie kommt immer als erstes dran, weil sie ja die meisten Punkte hat. Und anschließend... Na, immer weiß man ja nicht. Ach so, ja, wusste ich noch nicht. Obwohl, weiß man das, nicht. Ist das schon fest? Können wir sie in den ersten beiden Runden überholen? Ich glaube nicht, ne? Naja. Bei drei Fragebeispielen mathematisch gesehen nicht, oder? Sie könnte 6 Minuspunkte machen, dann hätte sie 16 und Olli könnte 15 plus machen, dann hätte er 10 plus, dann hätte er 15. Na, also bleibt der wie bis zumindest zur letzten Runde erste. Also dann. Philipp hält uns auf den Laufenden und ja, dann anschließend nach Debbie kommt zumindest jetzt hier im ersten Beispiel somit Olli als nächstes dran und so weiter, gemäß des Punktestandes, dann ist Marcel dann der Letzte, der drankommt und dann sozusagen einen besseren Überblick hat über die Lage oder vielleicht zu sehr beeinflusst wurde. Man weiß es ja nicht unbedingt, ob das auch positiv ist. Ja. So, ja. Allgemein geht es ja ums Schätzen, das heißt Prozentzahlen sind diesmal angesagt und da geht es nur um wirklich auch keine Kommazahlen, sondern wirklich reine Zahlen. Also fällt 0,12% aus. Ja, es gibt nur 1, 2 und so weiter. 14,12%, ja. 48,69. Also ich habe immer aufgerundet, aus dem Grunde ist die Lösung auch nicht irgendwelche mit welchen Kommastellen versehen. So, vorgesehen. So, und gibt es dazu noch Fragen? Wann starten wir? Wie lautet die erste Frage? Eine Erdbeere? Ja. Ja, okay. Also, unser erstes Beispiel handelt von den... Ja, ihr kennt ja sicherlich allgemein so Kapitel, die bilden ja einen Fall. Und da gibt es dann immer so eine bestimmte Anzahl an Kapiteln, die einen Fall ergeben. Und das ist ja meistens so unterschiedlich. Es gibt längere und kürzere Fälle. Ich möchte von euch wissen, was schätzt ihr, wie hoch ist der Anteil der drei Kapitelfälle insgesamt an der Gesamtanzahl der Fälle. Das Lustige ist, die Frage habe ich mal fürs Conan-Quiz recherchiert, aber ich habe es vergessen. Ich weiß noch, irgendwelche Beispiele gab es da mal. Genau, da erinnere ich mich auch dran. Also, ich habe das jetzt nicht irgendwie nicht richtig verstanden. Es gibt drei Kapitelfälle. Genau, es gibt drei Kapitelfälle, also Fälle, die aus drei Kapiteln bestehen, ne? Ja, zum Beispiel ein Mordfall, der fängt ja im ersten Kapitel an, wird im zweiten fortgeführt und endet dann im dritten Kapitel. Es gibt aber auch Fälle, die dauern länger. Ja. Ach so, wie viele, ja. Genau. Ah ja, jetzt verstehe ich, gut. So, und wie hoch ist der Anteil dieser drei Kapitelfälle insgesamt zu allen Fällen? Das möchte ich von euch wissen. Boah, also bis jetzt zum aktuellen deutschen Stand, insgesamt 230 Fälle sind das. So, und wir fangen direkt mal bei dir an. Ja, Baby. Okay, drei. Also drei ist schon sehr häufig. Ich meine, noch häufiger ist sogar vier Kapitel, bin mir jetzt aber nicht sicher. Also ich glaube, von der Prozentzahl her wären das... Ja, ich wollte, sag mal 50%. Runde 50 von Debbie. Und im Galopp gehen wir weiter zu Olli. Ja, geht schon in meine Richtung, also ich bin auch bei ungefähr 50% gelandet. Ich schwanke jetzt noch, ob ich über die 50% gehen sollte oder darunter. Bereits gesetzte Prozentzahlen dürfen nicht nochmal gewählt werden. Ja, das ist klar. Darf man denn sowas sagen wie 51% und so? Oder immer nur ganz gerade? Schwierig. Ich kann mich zwischen zwei Sachen nicht entscheiden. Nimm das erste. Tick, tack. Dann komm, ich nehme mal weniger ist mehr, also gehe ich auf 48%. 48% Kopf von Olli. Weniger ist mehr ist das Motto des heutigen Conan-Cafés, glaube ich. Genau. Und weiter geht's zu Kevin. Was hast du gesagt, Olli? Entschuldigung. 48. 48. Fälle, die nur drei Kapitel, oder die drei Kapitel haben, von 230 wie viel Prozent? Ich denke, es sind über 50%, auf die das zutreffen würde. Nämlich sage ich 56%. Dicht beieinander. Und damit weiter geht's zu Philipp. Ja, ich sage 70%. Oh Gott. Das ist... 70% kommen von Philipp und damit geht's weiter. Häufig, sage ich. Und damit geht's weiter zu Sari. Also ich denke auch, die sind ziemlich häufig, aber ich glaube auch genauso wie Debbie, dass die vier Kapitelfälle häufiger sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich bleib trotzdem unter den 50. Ich bleib sogar unter den 40, ich gehe jetzt auf 36, weil mir die Zahl die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt und ich will sie jetzt loswerden. Okay, 36% von Sari und Marcel, du hast es in der Hand. Was schätzt du? Ich sag 37. Aha. 37% kommt von Marcel. So wenig alle. Als Anteil der Gesamtkapitel, also der drei Kapitelfälle im Verhältnis zur Anzahl, Gesamtanzahl der Fälle. Ja. Mal angenommen, es gibt einen längeren Fall, dann gibt es ja auch mit 6 oder 7 Kapiteln oder 10, dann gibt es den ja auch nur, dann sind das ja 10 Kapitel, die ja nur einen Fall zählen, richtig? Genau, richtig, die werden nur als 1 gezählt. Wenn du 3 Kapitel hast du nochmal 3 Kapitel, nochmal 3 Kapitel, das sind ja schon 3 Fälle. Und ja so schon, aber häufig, ich meine trotzdem, die 4 Fälle sind. Wenn es diese 3 Kapitelfälle gibt, sieht ja praktisch momentan nur noch 3 Kapitelfälle. Ich weiß nicht. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die 4 Kapitelfälle da überwiegen. Nee, die sind. Ja, ich auch. Früher vielleicht, ja. Ja, aber wir sind ja bei früher. Ja, also, ja, was heißt früher? Das war ich jetzt. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich muss nicht als erster das Feld räumen. So, und es ging relativ schnell. Ich muss ein wenig schmunzeln, aber das erfährt sicherlich jemand gleich, warum. So, wie soll ich sagen? Ich sag mal, wie viele Fälle, ich habe nämlich alle gezählt, also alle Fälle natürlich und damit auch alle anderen, die in einer anderen Form vorkommen. Also, wie viele Einkapitelfälle gibt es? Ein, zwei. Ein Kapitelfell. Zwei, einmal der mit Kogoro, der vor den Detective Boys flieht. Alter, und dann der mit, ich hätte auch als zwei gesagt. Der Kogoro, der vor da flieht durch alles Mögliche. Kennst du den Fall? Der Spoiler? Nee. Wo er den Eis ausgeben muss. Ja, das tut so, als wäre... Ja, das wurde doch im Opening der verfolgt. Ah. Dann ja. kam der Fall mit vor Kapitel 700 mit dem Typen, der sich vor den Zug werfen wollte. Ach, der... Noch dann sind es aber drei Fälle, Phil. Ich habe, ja, noch einen älteren, wo ein Herr, wie war das nochmal, der hat eine Pistole genau. im Krankenhaus. Der sollte jemanden umbringen noch, von einem Komplizen, von einem Banküberfall oder sonstiges. Der lag mit seinem Vater zusammen, zusammen auch mit Kokoro Mori in demselben Zimmer. Der erste Fall ist auch ein Kapitel, fällt mir gerade ein. Eben. Stimmt, ja. Der erste Mord, ja? Ja. Richtig, da war das noch nicht alles genauso geregelt. Mit Hans Feuchler als Sprecher des Täters. Also die letzten beiden Einkapitelfälle waren 173 und 204. Also insgesamt gibt es 4 Einkapitelfälle und damit sage ich noch nicht die Prozentzahl, denn sonst würde ich ein wenig verraten. So, und nun, wie viele Zweikapitelfälle gibt es? Wenig. 10? Knapp daneben 11. Wow. Fall 43, Fall 87, Fall 149, 151, 153, 158, 166, 170, 186, 198 und Fall 216. Interessant ist, dass Gosho Oyama eine lange Zeit am Anfang überhaupt keinen Zweikapitelfall gemacht hat und dann plötzlich kamen sie nacheinander schon öfters. Also da kam er in den Geschmack. Allerdings nicht jetzt mittlerweile auch nicht unbedingt so oft. So, und wie viele Ja? Hatte der gerade eine... Hat er gerade eine Zwei-Kapitel-Phase? Genau, bestimmt, ja. Hier gab es häufiger 4 Kapitel. Das würde ich sagen. Okay. 30? Nicht schlecht. 40. 38. Ja, 38 Stück. Und wie viele 5-Kapitel-Fälle? Ich habe dazu keine Meinung. Heiji? Wie ist mit 20? 20 bis 30? Hört sich gut an, es sind 23. Doch so viele, verdammt. Ja, da gibt es ja einiges an Heiji-Fälle und so weiter, ne? So, und dann gibt es natürlich auch 6-Kapitel-Fälle. 15. Was ist mit den 5 Kapiteln? 9 nur, oha. 9 6-Kapitel-Fälle. Der erste war übrigens der mit dem Hatamoto-Clan auf dem Schiff. Ah, ja. Das war der erste längste Fall, 6 Kapitel. War der, der war cool. Fall auch 6 Kapitel? Das waren 7. 7. Richtig. Ich hab gerade überlegt. Und haben wir jetzt die 5 Kapitelfälle übersprungen? Nee, die hatten wir. Nee? Das waren 23, oder? Genau. Achso, alles klar, gut. Genau, also 9, 6 Kapitelfälle und eben den gerade genannten einen 7 Kapitelfall. Nur einen, eben dem Dämonenhund. So, und wie viele 8 Kapitelfälle gibt es? Achso, der 8? 8, ja. Ich glaube, der London-Fall hatte 8, oder? Nee, der war 10. Aber es gab doch noch einen, der mit dem Baumkuchen, der hat doch auch 7, oder hat er 8? Weiß ich, wie viel? Gibt gar keinen 8 Kapitel. Wie viele 8 Kapitelfälle haben wir denn? 5? Gar keine. Keine. Kein. Ja. Und auch keinen 9-Kapitel-Fall. Ja. Nur einen 10-Kapitel-Fall, und zwar der London-Fall. Und der Baumkuchen-Fall hatte? Den habe ich, weiß ich jetzt nicht genau, wo der gelistet haben. Ist. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich richtig mitgerechnet habe, dann, ich bin mal gespannt, was Clemens jetzt sagt. Ja, also, soll ich denn jetzt die 3 Kapitelfälle sagen, wie viel es davon gibt? Kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück. Genau, 143. Ja. Und damit... Ja. Ja. Genau. Und damit fliegen auch sich wissen schon welche, wer rausfliegen und so weiter. Und Gratulation, Kevin, du hast gewonnen. Ja, ich ganz knapp, aber hier ganz knapp. Wie viel Prozent sind es denn genau? Es sind 62%. Ah, ganz knapp. 62%. Und ich habe 8, ja? Das, Immerhin werden jetzt auch Kevin, der werden 5 Punkte gut geschrieben, du kommst auf 8 Punkte. Philipp, dir werden 3 Punkte gut geschrieben. Damit kommst du auf 5 Punkte. Und Sari werden, wie viel waren das? 3 Punkte abgezogen. Ach ja, ja. Sorry. Das heißt, wir teilen uns den letzten Platz jetzt? Ja, genau. Mit Minuspunkten. Ist doch cool. Wer nur dem letzten was abgezogen, außer der Baumkuchen von 6 Kapitel. Nee, nur der letzte verliert was. Nur der letzte. Okidoki. So. Boah. Schade. Hätten wir Japan noch mit reingenommen, ich sag's dir. Das ist voll, ne? Wie wird denn, Clemens, wie wird denn eigentlich der eine Fall mit kapitelmäßig gezählt, wo die mit der Konfrontation. Das waren, glaube ich, schwarz zwei, und rot. Sechs Kapitelfälle. Das geht ja endlos. Ja, genau, das wird dann da unterteilt. Ja, das wurde unterteilt. Ja, ist das dann unterteilt? Sechs Kapitelfälle, meine ich. Ist ja eigentlich immer noch. Oder drei sogar, wenn man dann noch zwischen diesen Satan-Fall noch mitnimmt. So. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber dürfte irgendwie so. Genau, Philipp weiß es da. Zwei Sechser waren. Okay, die anderen waren vielleicht klug und haben sich so in der Mitte da sehr ähnlich, sind die festgefahren und damit haben sie 0 Punkte. So, und damit gehen wir auch weiter zum Beispiel 3.2. Da möchte ich nämlich von euch wissen, es gibt eben auch viele Fälle, in denen Deliktei Mori zu sehen ist. Boah. Ich möchte wissen, wie hoch der Anteil ist an dieser an diesen Fällen. Nur von außen oder irgendwie Mori Deliktei? Irgendwie. Okay. Boah. Und sie muss nur vorkommen, sie muss überhaupt keinen Bedeutung und haben. Und was, wenn sie in dem Fall öfters vorkommt? Zählt aber nur einmal vorgekommen. Nur sie einmal. Vorgekommen. Okay. Prozent jetzt wieder oder in Gesamt? Im Prozent. Also auch Richtig. Nicht in Worten, also nicht im Text, sondern als Schauplatz. Völlig korrekt. Auch wenn sich jemand daran erinnern sollte und so. Nein. Dann nicht. Also es muss die Hand... Ja. Also ich fange jetzt wieder an, ne? Das ist gemein. Okay, Boah, ist eine schwierige Frage, ey. Wie kommst du da drauf? Oder duschen. Also Ogier imitiert hat beim Zähneputzen. Ma. Jetzt muss ich mal ganz kurz falsches. Überlegen. Das ist 1%. 1%. Oder 100. Danke. Nee. Könnt ihr aber gleich nehmen. Also ich sage, der es gezeigt wird immer. Ich sage so. Prozent kommen von Debbie. Und weiter geht's mit Kevin diesmal. Oha. Ich sage 45%. Es kommen 45, habe ich das richtig verstanden? Von Kevin. Ja. Alles klar. Mhm. So, und weiter geht es mit Olli oder Philipp. Philipp. Ja, das ist nett, dass ich zuerst darf. Ich gehe mal wieder meine gleiche Schiene und sage diesmal 70%. Die taucht also nämlich doch relativ häufig auf. 70% kommen von Philipp. Er bleibt seiner Schiene treu und wie damit geht es weiter zu Olli. 99%. Also es geht darum, wann die zu sehen ist, ja. Genau, wann die zu sehen ist, von außen oder von innen. Oder auf dem Nur Foto. Auf dem Foto. Ja, aber eine Erinnerung zählt nicht, haben wir gerade gesagt. Nee, Erinnerung zählt nicht, nee. Ah, wenn ich jetzt so überlege, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen sollen. mal schauen. Ja, komm, Olli. Ja, ich... Nee, nicht mehr. Ach, 20%? Komm, ich nehm mal genau die Hälfte mit 50%. Oder nee, ich gehe auf 48. 48 hatten wir noch nicht. 5, 6 und 48. Nee, ist alles sehr dicht beieinander. Du hast letztes Mal auch schon 48. Ja, nehm ich. Bleibst auch deiner Linie treu. Genau, er bleibt auch seiner Linie treu. Diesmal klappt's vielleicht. Und weiter. Sarah sagte 36%, Marcel 37%, oder wie sieht das aus? Nein, ich sag nicht 36%. Ja, 47 ist ja noch offen, nicht? Ja, ist noch offen. So, ich gebe der Dame den Vortritt. Warte mal, was hatte Phil? 70 hatte ich. Also relativ ein Außenseiter. Ich sag 63. Hatten wir 63 schon? Also quasi mein Part. So, 63% von Sari. Weil es letztes Mal richtig war. Ja, das war gut, jetzt Marcel. Keine Ahnung warum. Weil es das Gegenteil von 36 ist. Ja, dann bin ich mal lustig und sag 45 mit der Gefahr noch mehr Minuspunkte zu sammeln. Das hatte Kevin doch schon. Ja, ich hab 45. Achso, ja, dann sage ich 44, meinetwegen. Oh, scheiße. Nein, halt mal, Moment mal. Das ist aber schlecht für mich. abgelehnt. Ich würde sagen, er sagt 20. Es gefällt mir jetzt nicht. Also Clemens löst auf, 45% stimmt. Das wäre optimal. Wer ist dein Zweiter? Wer ist dein Zweiter? Ja, Philipp, der Lenz auf jeden Fall. Was aber nicht passieren wird. Davon gehe ich mal aus. Ich hoff's. Mist. Das ist gar nicht gut jetzt. Ich bin Pokémon. Und Clemens? Ja, löst bitte auf. Ich bin schon ganz hibbelig. So, ich kann auflösen. Es ging ja jetzt um den, um den Anteil der Fälle, in denen die Detektei Mori zu sehen ist. Ja, im gesamten Vergleich zu den allen restlichen, also allen Fällen. Und ja, ich kann soweit sagen, es zählen 230 Fälle. Ne? Und es ist so, dass die Detektei Mori häufiger nicht zu sehen ist. Ich wusste, nein! Doch. Oh, da muss ich mal nachrecherchieren. Oh, kannst du dich ja wohl nicht lachen, Kevin? Das kann doch gar nicht sein. Das heißt also, es spielen weniger Fälle außerhalb sozusagen. Damit hat auch Sari Pech gehabt. Bin ich ja Letzter. Ich bin immer nicht Letzter. Zur Beruhigung von Philipp, alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ja, so. Aber mit Pistole, oder? Genau. Also, ja, und damit muss ich sagen, hat Marcel gewonnen. Gratulation. Das war so unfair. Ja, Marcel hat gewonnen. Der letzte Platz hat dann auch seine Vorteile in der letzten Phase. Das kann doch gar nicht sein, dass sie so selten auftaucht. Doch. Wenn doch am Anfang der Folgen besprechen die doch immer da irgendwie, ja, jetzt gehen wir da hin. Ja, genau. Aber es gibt auch massenweise Fälle, in denen die schon irgendwo im Geschehen starten, die Fälle. Im Zug schon zum Beispiel. Ja, oder irgendwo unterwegs im Auto. Massenweise gibt es das. Gemacht, na. Wie viel Prozent sind es denn nun? Es sind genau 35%. Ach, okay. Was? Damit ist dann Kevin ja Zweiter. Platz 2! Richtig, Gratulation, also 5 Punkte für Marcel. Damit kommt er von seinen minus 3 auf plus 2. Hey. Gratulation. Wäre ich mal doch bei 37 geblieben. Im positiven Bereich. Also. Ja. Nee, 36 hatte ich eben, ne? 36. Ja, genau, da wärst du nur 1 Prozentpunkt entfernt. Dann hat Kevin jetzt noch die Chance, Debbie zu überholen. Ich bin gespannt. So, Kevin erhält dann 8 Punkte. Wenn ich das richtig verfolgt habe. Nee. 11. Ja, doch 11 Punkte. Ja, genau. Okay. Und Debbie bleibt ja bei den 22. Das heißt, wenn Debbie jetzt minus 5 macht, auf 17 runter und Kevin plus 7, dann hat er 18 Punkte. Denn in der letzten Runde gibt es ja mehr Punkte als sonst. Oh, spannend. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Kein Kommentar. Auch nicht so deprimierend. So. Ich komme nicht holen. Ich muss sagen, das letzte Beispiel, das hat mir ziemlich viel Zeit und Nerv gekostet. Dafür gehen sicherlich hochgerechnet ein halber Tag drauf. Boah. Ja, 12 Stunden oder 10, weiß ich nicht. Ja, so. Wie viele Leute tauchen das hat bestimmt furchtbar Spaß gemacht. Ja. Wie viele Haare tragen die Personen, die auftauchen? Leute, ihr seid gar nicht mal so schlecht. Wie wär's denn, könnt ihr sagen, der Anteil von Schwarz und Weiß im Manga. Nein, guck jetzt sowas. Alles eingescannt, analysieren lassen. Also, ich kann nur sagen, jemand hat schon tatsächlich die Frage gesagt. Aber ich sag sie jetzt noch nicht. Ja, die ist vorgekommen. Und zwar, mit diesem ganzen Durchblättern und Lesen geht die Sehstärke auch mit Leidenschaft gezogen. Ja, von mir und Gib aber keine Punkte. Und ich habe ja nicht umsonst gesagt, es geht ja hier um das Thema, den Titel Falldurchblick. Den Durchblick hat ja Conan auch durch Yusakos Brille. Wie häufig wird seine Brille beschlagen? Einmal. Ich möchte von euch wissen. Ja, wie hoch ist der Anteil der Brillenträger in Detective Conan? Wahnsinn. An allen Charakteren? Ja, es zählen alle Fallcharaktere. Das heißt, Charaktere, die nicht einfach so in billigen Muster dargestellt werden und von denen man keine Informationen erhält, sondern Fallcharaktere, also alle Hauptfiguren. Oder wie? Ja. Genau, eigentlich erinnere ich mich an keinen Charakter, der nicht geredet hat. Also, ja, außer die wollten nur drum stehen und gucken. Genau, also nicht diese schlecht gezeichneten, sondern wirklich auch konstruierten Charaktere. Gut. Und ja, die werden eben zu den Haupt- und Nebencharakteren gezählt. Achtung, ich habe nicht den Hauptprotagonisten mit einbezogen. Das heißt, weder Shinichi Kudo noch Conan Edogawa, da er ja einmal ohne Brille und einmal mit Brille zu sehen ist. Des Weiteren habe ich Kaito Kid auch nicht mit einbezogen. Monokel und logisch, ohne. Monokel, ja. Seine Brille ist irgendwie nur halb. Ja. Halbe Brille. Achtung, ich habe Personen, die aus irgendwelchen seltsamen Gründen dauerhaft eine Sonnenbrille aufhaben, mit einbezogen als Brillenträger. Also Wodka, ja. Ja. Das heißt, Typen, die nur mit Sonnenbrillen rumlaufen, zählen zu den Brillenträgern. Die zählen dazu? Ja. Okay. Ja, die zählen dazu. Das erinnert mich an Yorichio aus CSI mit seiner Sonnenbrille. Oh, und es gibt jemand, ja, der die mal auf und absetzt? Es gibt ja auch diese getönten Brillen. Ach, der mit den... Ja, genau. Abnehmen. Und gucken. Noch eine Sache. Da ist der Tote. Und abnehmen, noch, wieder Brille. Das müssen wir jetzt... Noch eine Sache. Blindenbrillen sind auch mit einem mit dem Begriff. Was für Brillen? Ja, da fällt mir jetzt nur einer ein. Also, Menschen, die eben so eine Art Blindenbrille, oder wie nennt man die? Blindenbrille? Okay. Auch hier? Weiß ich nicht. Das ist eben auch so eine Art dunkle Brille, ja, ne? Oder wie auch immer. Es gibt übrigens davon zwei Charaktere, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Also einen weiß ich. Ja, den wissen wir. Jo. Welchen? So, wir fangen aber an, ne? Ja, also, ich will den Anteil der Brillenträger an allen Charakteren wissen. Ich bin gespannt, und was ich muss sagen. Ich muss sagen, das sind ziemlich viele Charaktere. Ja. So. Die Gesamtanzahl meine ich jetzt. Ich habe nichts gespoilert. So. Also ich würde auch sagen, das sind sehr viele. Also bei den Fällen jetzt zum Beispiel, meistens sind es ja immer drei Tatverdächtige, ein Toter, manchmal auch zwei, manchmal auch drei. Aber da hat oft jemand einmal eine Brille bei. Also das ist mir aufgefallen, dass es immer einen gibt, der immer eine Brille aufhat. Sehr oft sogar. Deshalb sage ich, auch die vielen Hauptcharaktere gibt es viele, die Brillen aufhaben. Das sind nicht gerade wenige, die gerade zu meinem Kopf rumschwirren. Deshalb sage ich 73% kommt von Debbie. Also, Debbie hat gerade argumentiert, es gibt oft einen, der eine Brille aufhat. Ich sage, es gibt öfter mehrere, die keine aufhaben. So, darum sind es unter 50%. Und darum nehme ich 41%. 41% kommt von Kevin. Weiter geht es mit Philipp? Oder nee? Nee, Olli ist das erst, ja. Olli. Ja. Nicht mehr. Ich zuerst? Okay. Ja, es klingen beide Argumente von euch sehr gut. Ich hatte zuerst auch zu mehr tendieren, aber ich gehe dann einfach mal auf 55%. 55% kommt von Olli und weiter geht es mit Philipp. Also, ich muss ja mal sagen, bei den Hauptcharakteren ist es ja eigentlich so, dass wenige tragen. Bei den Leuten, die häufiger, also die einmal auftauchen, kann ich das schwer einschätzen. Da achte ich eigentlich nicht so darauf, ob die jetzt eine Brille tragen oder nun nicht. Vielleicht, wenn sie einem am Herzen liegen oder sowas, aber sonst... würde ich sagen, das ist James Black. Relativ, das ist ein Hauptcharakter. Naja, mehr oder weniger. ich hätte jetzt eigentlich so in die Richtung 50% getippt. Also, dass jeder Zweite eine Brille trägt, aber ich würde doch ein bisschen tiefer gehen unter Kevin eventuell und dann... Ich sag Was hat der Sarah gesagt? 36? Ja, das... Was, ich hab noch gar nicht gesagt. Nein, das kommt ja, das kommt ja ach so, noch. Achso, 36 kommt eben, ja. Ich glaube aber dem ersten, was ich gedacht hatte, das sind 50%, also nehme ich jetzt 50%. Jeder zweite. Okay. 50% kommt von Philipp und weiter geht es mit Marcel. Jeder zweite, Quatsch. Jo, ich mach's wie letzte Runde und geh wieder unter Kevin und sag mal, nicht 40, aber 38. 38% kommt von Marcel und weiter geht es mit Sari. Ich gehe, glaube ich, noch weiter runter und ich glaube, ich falle dann nochmal mit den Minuspunkten und gehe auf 34%, weil ich jetzt mal einfach davon ausgehe, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jeder Dritte, in diesen, wenn man einen Fall hat und Verdächtige, jeder dritte Verdächtige eine Brille trägt, was ich jetzt auch mal vermute, dann kommt das ungefähr auf 30. Und wenn man dann noch Hauptcharaktere beeinzieht, dann sind das 34, das sag ich jetzt. Wir haben jetzt überhaupt die Situation, dass Debbie, wenn Kevin richtig liegt, ist Debbie am weitesten weg, glaube ich. Ja, dann hätte ich, wow, also. Das wäre genial, hab wenn ich auch jetzt, festgestellt. 45% wären. Auf was ihr alles hier achtet, aber ich kann natürlich nicht auf diese ganzen Details hier achten. Jetzt. Ich bin so ich gespannt. Auch. Also, Sari, wie viel Prozent? 34? Ja. Okay. So. Noch Marcel, oder? Ja. Oder? Marcel war schon. Ach so, Olli. Marcel war schon. Ich wiederhole nochmal Werte. Olli mit 55%, Debbie mit 73%, Sari mit 34%, Marcel mit 38%, Kevin mit 41% und Philipp mit 50%. Exakt. Alles richtig? Ja. Gut. So. Ja. Brillenträger. Ich sag mal so, es gibt 27 Personen, zumindest sind die bei mir so gelistet, die eine Sonnenbrille oder wie man es so Wodka nennt, Blindenbrille tragen. Ja. Zählt es auch noch ein paar Nebencharaktere. Oder wie zählt die? Die zählt noch als normale Brille. Er sieht ja nichts. In Anführungszeichen. Durchaus, ja. Mich würde mal interessieren, genau wie Rocco, ne? Hast du da. Aber Genthas Vater auch. Genthas Vater hat ja auch so ein Gesicht bei dieser Brille. Also Marcel, ich habe insgesamt... Das ist die nächste Frage beim nächsten Conan-Quiz. Stimmt, ich könnte die doch noch... Aber das geht ja nicht. Doch, ich könnte nur die Prozentzahlen nennen und dann könnte ich es noch aufbauen. Dann könnte ich genau. Dann dürfte aber nicht sagen, wie viele eine Brille tragen. Ja. Stimmt. Ich muss... Das ist die Büchse der Pandora, oder wie soll ich es nennen? Diese Zahl. Ich überlege gerade. Ja, stimmt. Die Zahl ist mir heilig, dafür gingen viele Stunden drauf. Ich zähle das nach und beim nächsten Conan-Café stellst du die Frage und dann weiß ich das. Da kann ich nur wünschen, viel Vergnügen, ja. Aber immerhin, ja. Tja, wie soll ich sagen? Ja, also ich kann nur sagen, es tut mir leid für diejenigen, die dachten, es gäbe mehr Brillenträger als keine. Okay, und was mit Philipp? Marcel hat es völlig richtig gesagt. Nein. Es gibt tatsächlich mehr. Und zwar schon richtig mehr als keine, also als was? Brillenträger. Wie, was? Es gibt keine Brillenträger, deutlich mehr als ach so, Brillenträger. Ja. Oh Mann. Was gibt richtig. Es mehr? Mehr Brillen? Ich war total verwirrt. Ohne. Nein, mehr keine ohne Brillenträger. Ohne Brille. Ja. Also ohne Glas. Dann kann man ja Debbie schon mal die 5 Punkte abziehen, oder? Ja, weg damit. Ja, genau, dann machen wir das schon. Ja, toll, ja. Aber immerhin. Ja, also. Wie freut dich die? Moment, wie freut dich hier alles satt, ey? Stolze 21 Punkte. Bei der letzten Frage gibt es ja die Sonderregelung mit der Punktevergabe. Genau. Für die richtige Antwort gibt es 7 Punkte, für die falsche 5 und für die zweitbeste gibt es, glaube ich, 5. Genau, ja. So, deswegen bekommt Debbie minus 5 Punkte. Und kommt auf ein Gesamtergebnis von 21 Punkten. Das ist eine stolze Zahl, ist Gratulation an dieser Stelle. Wir schauen mal weiter. Also, als nächstes würde demnach... Sari... Nee, Quatsch, Philipp. Nee, Olli, so. Philipp mit 55%. Olli mit 55? Ja, was habe ich gesagt? Ja. Wieder ja. Philipp. Ich hatte 50, ich werde dann als nächster rausfliegen. Ja, genau. Olli fliegt... Hoffe ich nicht. Ja, als... Hoffst du, okay. Olli konnte bisher ohne Plus- und Minuspunkte in dieser Runde durchkommen. Gratulation dafür. Also war es sehr gut im Mittelmaß irgendwo. Und kannst deine 5 Punkte gegen Ende hin Verbuchung. Gratulation an dieser Stelle. Ja, wir nähern uns nun dieser tödlichen Zone. Und da gibt es, haben wir als nächstes Kevin mit 41%, dann kommt Marcel 38% und Sari ganz unten mit 34%. Relativ nah beieinander. Und ich kann sagen, dass Kevin rausfliegt. Also, du warst nicht nah dran. Oh mein dran. Gott, ich komme über meine Minuspunkte. Ja, ich denke mal, Sari muss ja noch gewinnen hier, die letzte Runde. Ja, Marcel, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Boah. Genau, also Marcel, 38%, leider nicht nah dran. Also Sari war wirklich diejenige, die am nächsten dran war mit 34%. Denn die richtige Lösung ist, 22% sind Brillenträger. Mhm. Ja, schön, ne? Es gibt tatsächlich so viele, die überhaupt keine Brille tragen. Wow! Da wollte Gosho Aoyama, obwohl er selber eine hat, doch nicht so viele zeichnen mit Brillen. Tja, 22%. Obwohl ja auch sehr viele Kontaktlinsenträger, glaube ich, vorkommen. Meine lieber Scholle, wie kam ich auf das falsch umgerechnet? Ja. Gratulation an Sari, 7 Punkte bekommst du. Verdammt. Und damit kommst du auch in den positiven Bereich. Damit bekommst du plus 4 Punkte. Ja, Moment mal, ich bleibe auf dem zweiten Platz, oder? Ja, Kevin, du bist tatsächlich noch vor. Du hast 0 Punkte in der letzten Runde. Ich. Hier in der Runde. Nochmal. Hier in der Runde müsste eine Frage da sein. Aber ich schaffe nie. Also alle Kontaktlinsen. Nein, gar nein. So, also Marcel hat dann auch 0 Punkte, macht 2. Ja, also anscheinend haben viele gar nicht so geschätzt, dass es so wenige sind, nur 22%. Tja, aber es ist tatsächlich so und die keine Brillenträger haben, sind demnach... Ich habe mal bei Haupt- und Nebencharakteren im Wiki geschaut, da sind das auch in etwa 21%. Also hätte man sich auch dran orientieren können. Schade, habe ich nicht gedacht. Ja. Es gibt ja so, genau wie ihr habt schon sehr gut analysiert, pro Fall... gibt es immer so ein Verhältnis, wie viele Charaktere eine Brille tragen müssen und wie viele nicht. Ist auffällig. Das Verhältnis ist, glaube ich, weiß nicht, wie viel wäre das denn mathematisch? 4 zu 1? Ja, also wie gesagt, ich habe ja gezählt immer einmal... Die Charaktere ausrechnen, die alle aufgetreten sind. 5 Charaktere und... Ach nee. Genau, 4 zu 1 wäre es so. Also jeder vierte trägt eine Brille. Ne? Wäre das so, ungefähr. So. Ja, und... nicht schlecht, also ich weiß nicht, Debbie wundert sich auch schon selber, warum sie so weit gegangen ist. Aber du warst ja auch die Erste, ne? Ja. Und in der... Ja, ich weiß nicht warum. Und ich habe bestimmt, weil ich eine Brille trage. Und in der letzten Ausgabe, da hat ja auch derjenige, der bei der letzten Frage Ischik, nämlich als Letzter wählen durfte, seine Auswahl treffen durfte, tatsächlich auch wirklich richtig getippt. Völlig richtig gewonnen. Also der hatte wirklich den guten Überblick, hatte klug gesetzt und hat die letzte Frage richtig gut hingekriegt. Also haben wir hier eine Wiederholung. Gratulation an alle Teilnehmer und ich gratuliere an dieser Stelle und denke, können wir alle machen, der bietet 21 Punkte. Gratulation. Gratuliere, richtig gut gespielt. Ja. Jawohl. Dankeschön. Erstaunlich gut bei den Zitatenrahmen abgeräumt. Ja. War schon überwältigend. Ja, und an der... Vor allen Dingen, das ist immer genau das, glaube ich, lese das so viel. Das ist echt mega. Ja, war's ja ist auch gut. Ich bin schon leicht krank. Ich jetzt sogar hick. Ich denke, allein, dass dieses Café... Wie ist der Psychiater aus Film 4? Jetzt habe ich Olli unterbrochen, so, tut mir leid. Ja, nee, ich wollte eigentlich sagen, Debbie war ja auch letztens erst beim Conan-Quiz dabei und ja, ich denke mal, da hatte sie dann sich... gut drauf vorbereitet und konnte davon heute, denke ich mal, auch nochmal profitieren. Gerade weil du ja auch wirklich jeden Manga-Band quasi auch richtig geraten hattest. Ich denke mal, da hast du noch einiges von mitgenommen, oder? Ja, weil du halt, wie gesagt, du wusstest die Bände relativ sicher, welcher Fall das war. Und da habe ich jetzt einfach mal auf eine gute Vorbereitung getippt. Ja. Das waren die Worte des Titelverteidigers. Ja. Ist das sehr überheblich, wenn man sagt, man hat sich gar nicht darauf vorbereitet? Du sagtest ja allgemein, dass es krank ist. Ich denke, allein der Name Konnencafé und dass wir uns hier so versammeln, spricht schon für sich. Ja. Was hat Sarah überhaupt bestellt bei Amuro oder Asusa? Was du bestellt hast? Auf was ich esse? Der Schnitzel mit Gurkensalat und Kartoffeln. Ja, guten Appetit. Und an dieser Stelle vergeben wir auch Silber an Kevin. Gratulation für stolze 11 Punkte. Du hast wie immer tatsächlich im Schätzen sehr gut abgeräumt. Ja. Schon das zweite Mal, oder? Dass du Silber. Ja, seiner Linie wird er treu, ja. Olli konnte sich schlagen, Kevin aber auch nicht. So, und als nächstes wäre damit Olli auf Platz 3 Bronze. Gratulation auch dafür. 5 Punkte. Dankeschön. Ja, und dahinter haben wir auch Sari, die erstaunlich noch 7 Punkte zuletzt jetzt geholt hat. Jetzt hat sie 4 Punkte und ist auch aus dem negativen Bereich raus. Das ist doch schön, dass wir am Ende doch keinen im negativen Bereich haben, ne? Das ist sehr schön. Ja. Phil, das werde ich dir am Samstag unter die Nase rein. Ich merke das schon, ja. Ja, und Marcel und Philipp, ihr teilt euch gemeinsam den letzten Platz und das ist doch schön. Und wir teilen uns die Rechnung, ja. Ja. Muss man selber nicht alleine bezahlen heute. Ach ja, der letzte muss ja bezahlen. Erste, hätte ich ja noch ganz viel bestellen können. Also auf die Überweisung von Marcel warte ich zwar noch immer, aber dafür seine Leistung beim Conan Quiz entschädigt dies. Ja. Er bekommt kein Gehalt dafür. Also. Er arbeitet unentgeltlich. Und beim Conan Cast? Ja. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Aber das besprechen wir dann, nachdem wir nicht mehr auf Sendung sind. Oder er muss dem ganzen Team ein Eis ausgeben, wie Kokoro. Ja, dann muss ich aber auch wegrennen mit Zeitung und Sonnenbrille und allem Möglichen. Ja, in der Tat, genau. Also, jetzt hat jeder noch die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben, abschließend hier im Café. Und dann verabschieden wir uns leise, still und beginnen wir bei euch. Ja, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Vielen Dank an Clemens. Du hast dir wieder sehr viel Mühe gegeben und wirklich viel Arbeit investiert, das alles so gut vorzubereiten. Und ja. Vielen Dank, das möchte ich von jedem hören. Ja, ich danke auch meinen Mitspielern hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein spannenderes Duell, sage ich mal, als beim ersten Mal, weil wir wirklich alle Punkte bekommen haben in den Runden und es hat sich gut verteilt und blieb so spannend bis zum Schluss. Ich hoffe, dass die dritte Ausgabe dann genauso wird. Und Debbie. Also auch erstmal Kompliment an dich, Clemens, ganz klar. Also die Fälle, die waren super gestellt. Wenn du das sagst, ja. Fand ich schwer. Was sollen wir dann sagen? Hat sehr viel Spaß gemacht. hat Spaß gemacht mit euch allen zusammen. Das war sehr chillig, sehr unterhaltsam. Ja. Freue mich, dass ich Erster geworden bin. Ja. Grüße meine Schwester. Alles klar, da sprechen die beiden Sieger der ersten beiden Konnencafé-Ausgaben. Und weiter geht's mit Sari, die in der letzten Frage eine gute Überraschung gelandet hat mit plus 7 Punkten. Ja, also auch Kompliment. Also ich fand das echt gut gemacht. Und echt gut vorbereitet und dass du so viel Zeit darin investiert hast, die Fragen vorher vorzubereiten, wenn du sagst, halber Tag für die Brillenaufgabe, die ich so mit Bravour gemeistert habe. ja, und ich fand's auch spannend. Ich fand's echt atemberaubend, wie viel Debbie weiß. Das ist echt deprimierend. Ja. Und mein Essen war sehr lecker. Ja. Das war eigentlich alles. Ja, nebenbei freue ich mich, dass wir auch diesmal zwei weibliche Teilnehmerinnen hier hatten. Das haben wir leider wirklich, sehr selten. Leider. Ja, letztes Mal hatten wir schon über die Frauenquote gesprochen beim Conan Café. Und richtig. Jetzt, Da ging es um die Frauenquote der Mörderinnen, ne? Also, wie hoch der Anteil dieser ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war. Aber ich hab's parat. 100% so. Frauen unter den Mörderinnen. Boah. Also, der Anteil bei den Frauen war 27% waren Mörderinnen und 73% waren Männer. Ja. Genau. Ja, und weiter geht's dann auch noch mit Marcel. Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Also, ich war immer sehr erstaunt und fand es immer sehr beachtlich, welche Mühe da in den ganzen Fragen stecken. Also vor allem jetzt in den Schätzfragen, wo du die ganzen Charaktere nachgezählt hast und dann rausgeguckt hast, wer jetzt eine Brille hat oder ja welches Geschlecht er jetzt hat und so weiter. Also da steckt wirklich ein immenser Aufwand hinter. Und ich bedanke mich auch bei den anderen, die hier teilgenommen haben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, war sehr beeindruckend, wie Debbie ja gleich zu Anfang davongezogen ist. Und dann am Ende wurde es ja noch, naja, ein bisschen spannend vielleicht sogar noch. Auf jeden Fall um den zweiten Platz und den dritten. Und ja, ich bin ganz zufrieden, dass ich meinen letzten Platz verteidigt habe. Auch mit Hilde zusammen diesmal. Nächstes Mal unterbiete ich das. Nein, will ich nicht. Nein, nicht, wenn ich wieder mitspiele. Diesmal schaffe ich meine Minuspunkte. Das wäre auch mein Ziel, ja. Ja, und ich freue mich auf eine nächste Ausgabe auf jeden Fall. Ja, wieder gerne. Kevin? So, ja, nachdem alles gesagt worden ist, sage ich alles nochmal. Ich bedanke mich bei dir, Clemens. Bei den Zuhörern bedanke ich mich. Bei denen, die mich gekämpft und gewonnen und verloren haben, bedanke ich mich. Ja, Philipp würde dann noch sagen, wo wir uns finden oder wo ihr uns finden könnt. Ansonsten, Dankeschön. Riesiges Dankeschön. Der Aufwand war mal wieder enorm. Vor allem von dir aus. Ja, danke auch. Und bevor ich nochmal an Philipp übergebe, sage ich, wir hören uns auf jeden Fall wieder mit dem Conan Café in 4 Monaten. Wir wollen diesen Rhythmus beibehalten. Demnach sollten wir uns so wieder am 1. Oktober frisch im Newsblog hören. Und ja, ich freue mich da wieder auf die nächsten Teilnehmer. Und ja, es war wirklich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich war selber auch aufgeregt, da ich gespannt war, wie sich wohl die Teilnehmer da schlagen werden, wie ich wo reagieren muss. Und es ist immer wieder eine neue, interessante Situation. Gratulation an den Sieger, an alle Teilnehmer und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher und hier bitte zu den Verweisen an Philipp. Ja, ich muss auch nochmal meinen Respekt an Debbie aussprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass uns der Gast hier heute so über den Tisch ziehen würde, um mal beim Kaffee zu bleiben. Und auch Respekt an Sarah, die hier im letzten Moment noch ein bisschen was drehen konnte. Das hätte ich auch nicht erwartet, aber es war schön. Man sieht eben, dass am Ende auch nochmal alles verändert werden kann. Da kann man noch alles reißen, man sollte nicht aufgeben. Ja, auch nochmal ein Dankeschön an Clemens, dass er die Fragen recherchiert hat und ja, aus den Bänden rausgesucht hat. Nächstes Mal nehmen wir noch die Filler-Episoden mit dazu, die Filme, die OVAs, die Magic-Files, Bonus-Files heißen die mittlerweile. Aber Dankeschön an dich, Clemens. Und gerne. Ja, da meine erhöhte Wasserration hier heute auch nicht gereicht hat, werde ich nächstes Mal vielleicht eine andere... mit den Punkten, also so. ich habe noch nicht alles ausgetrunken, aber die Punkte waren ja nicht erstrebenswert, sage ich mal so. Nächstes Mal wird es dann ein bisschen anders laufen, da soll ich vielleicht nicht alles auf eine Karte setzen, nicht auf die Speisekarte, sondern auf eine richtige Karte. Und dann schauen wir mal, wie es dann im Oktober aussieht, wenn es nicht mehr so warm ist und wieder ein bisschen kühler. Vielleicht sieht es dann schon wieder anders aus und dann werden wir sehen, ja, wer sich da wieder an die Spitze setzen kann. Vielleicht der Olli wieder, vielleicht Debbie, mal sehen. Und ich bedanke mich auch ein Danke geht auch an die Zuhörer, die heute bis zum Ende tapfer durchgehalten haben. Danke dafür. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt keinen Hunger bekommen während des Hörens. Und dann sage ich auch, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Habe ich die Verweise gar nicht reingebracht. Eben. Kannst du ja noch machen. Ja, Clemens, kannst du auch gerne machen. Ich kann sie leider nicht auswendig in dem Rhythmus, wie du sie gerne aussprichst, aber die ganzen Dienste weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht aus. Doch, ich weiß sie im Grunde, aber okay, machst du's. Du, Philipp? Nee, mach du, Kevin. Okay, also ihr findet uns natürlich auf detektivconan-wiki.com, unser Wiki, detektivconan-forum.com, unser Forum, detektivconan-news.com, unser Newsblog, twitter.com, conannews, Twitter-Seite, facebook.com, conannews, unsere Facebook-Seite. Das reicht erstmal. Als Conancast sind wir zu finden bei iTunes. Und ich glaube, Philipp, das war alles. YouTube wollen wir noch. Da liegst du richtig, ja. Gut. Dankeschön. Dann auch von mir tschüss und bis zum nächsten Mal. Arigato. So, die Herrschaften und Damen hier, wir dürfen nun auf Stopp drücken. Was? Also jetzt aus City ausmachen? Ja, ne? Ja, ich weiß. Oh, stopp!